Schon seit Anbeginn der Zeit leben Minions auf unserer Erde. Anfangs waren sie nur kleine gelbe Einzeller, aber schon damals waren sie auf der Suche nach einem Schurken, dem sie dienen konnten. Am besten sollte es der größte, übelste Schurke sein, den es je gegeben hatte. War jemand böse genug, dann folgten sie ihm, denn sie brauchten einen Anführer, der größer war als sie. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelten sich die Minions und sie bekamen Arme und Beine. Mit ihrer Entwicklung kamen auch neue Anführer. Jeder Meister wurde eines Tages von einem größeren, böseren Meister abgelöst oder gefressen. So folgten die Minions der größten Amöbe, bis sie von einem bösartigen Fisch verschlungen und der wiederum von einer gemeinen Amphibie gefressen wurde. Dieser Amphibie, einer Echse, folgten sie dann aus dem Urmeer an den Strand, wo sie leider von einem Tyrannosaurus Rex plattgetreten wurde. Das fanden die Minions sehr beeindruckend. Sie starrten den gewaltigen Dinosaurier voller Ehrfurcht an. Er hatte schreckliche Klauen und Zähne. Und er war das größte Monster, das sie je gesehen hatten, viel größer und stärker als ihr alter Meister. Es war lieber auf den ersten Blick. Von da an dienten sie dem Tyrannosaurus Rex. Sie kratzten ihm seinen schuppigen Rücken und befreiten seine Nasenlöcher von Ungeziefer. Sie ritten Tag für Tag auf ihm durch die Wildnis und halfen ihm beim Jagen. Und nachts putzten sie den Dreck zwischen seinen Zehen weg. Doch alles hat einmal ein Ende. Die Minions hatten wieder einmal einen neuen Meister gefunden. Aber ihn zu behalten, das war gar nicht so einfach. Eines Tages pflückten zwei Minions eine Banane. Minions lieben nämlich Bananen. Sie rissen sie mit einem Ruck vom Strauch ab. Dadurch geriet ein großer, runder Felsbrocken in Bewegung und rollte den Berg hinunter. Der Dinosaurier, der gerade mit etwas anderem beschäftigt gewesen war, sah den gewaltigen Brocken plötzlich direkt auf sich zukommen. Ihm fiel nichts anderes ein, als wegzulaufen. Doch die steinerne Kugel wurde immer schneller und holte den Dino ein, und schwupps, einen Augenblick später, war er auch schon auf der Kugel. Er hatte Mühe, das Gleichgewicht zu halten. Damit war er so beschäftigt, dass er nicht darauf achtete, wohin die Kugel rollte. Sie kullerte mit dem Dino obendrauf den ganzen Berg hinunter bis an den Rand eines Felsvorsprungs. Darunter tat sich der glühende Schlund eines brodelnden Vulkans auf. Die Minions waren ihrem Meister aufgeregt hinterhergerannt, um zu sehen, ob mit ihm alles in Ordnung war. Doch dabei stießen zwei von ihnen zusammen und kugelten geradewegs auf den Dino zu. Einer prallte gegen einen Stein und blieb liegen, aber der andere Minion purzelte immer weiter. Wie es aussah, würde er den Tyrannosaurus Rex mitsamt seiner Felskugel in den Abgrund stoßen. Der Dino schnaufte vor Erleichterung, als der Minion 2 Zentimeter vor der Kugel liegen blieb. Puh, das war gerade noch mal gut gegangen. Doch dann stand der Minion auf und stieß mit dem Kopf gegen die steinerne Kugel, die den Dino in den Vulkan beförderte. Auweia. Entsetzt sahen die Minions von oben in die heiße Lava. Sie weinten und trauerten um ihren großen Dinosaurier. Nun mussten sie einen neuen Meister finden. Also zogen die Minions auf der Erde umher und suchten nach einem neuen Anführer. Mit der Steinzeit entwickelte sich auch eine neue Spezies. Der Mensch. Die Minions mochten den Menschen auf Anhieb. Als er die Tiere aus seinem Lebensraum vertrieb, halfen sie ihm dabei, so gut sie konnten. Einmal war ein Bär hinter einem von ihnen her. Als er die Zähne fletschte und den Mann angreifen wollte, gaben sie ihm eine Fliegenklatsche. Das hielten sie damals für eine gute Idee. Aber das war es nicht. Der Bär haute mit dem Höhlenmenschen ab und wieder standen die Minions ohne Anführer da. Sie waren furchtbar traurig und irrten eine ganze Weile allein umher. Ohne jemanden, der sie anführte, waren sie verloren. Verloren. Verloren. Verloren. Viele Jahre später entdeckten sie einen neuen Meister, der ihre Liebe und Zuneigung verdient hatte. Ein Pharao im alten Ägypten ließ sich eine Pyramide von ihnen bauen. Es gab nur ein Problem. Die Minions bauten sie verkehrt herum. Kurz nachdem sie den dreieckigen Bau fertig hatten, kippte die Pyramide um und begrub ihren Meister unter sich. Aber die Minions geben bekanntlich niemals auf. Das Wort aufgeben kennen sie nicht einmal. hauptsächlich, weil sie nicht viele Wörter kennen. Was auch passiert, sie bleiben beharrlich und machen weiter. Im Mittelalter fanden sie einen neuen Meister. Einen Mann, der sich Dracula nannte. Er war sehr blass und hatte gefährliche, spitze Reißzähne. Irgendwie erinnerte er die Minions an den Dinosaurier. Und das gefiel ihnen sehr. Sie zogen in Draculas Schloss und arbeiteten schwer, um sein Vertrauen zu gewinnen. Sie polierten Kerzenhalter und steckten neue Kerzen hinein. Und zur Schlafenszeit halfen sie Dracula in seinen Sarg, hängten seinen Umhang weg und schlugen sein Kissen auf. Aber vorher erinnerten sie ihn jedes Mal daran, sich erst noch die Zähne zu putzen. Mit der Zeit verließ sich Dracula immer mehr auf seine kleinen gelben Helfer, bis er sie schließlich als Freunde betrachtete. »Morgen ist mein 357. Geburtstag«, verriet er ihnen. Die Minions hatten eine Menge Ideen für die perfekte Geburtstagsfeier. Sie bereiteten einen besonderen Punsch, sie backten einen Geburtstagskuchen und sie dachten sich das perfekte Geschenk aus. Ein Bild, das Dracula mit allen seinen Minions zeigte. »Happy Birthday«, riefen sie. »Oh, wie wunderbar«, Dracula lächelte und nahm einen Schluck von seinem Blutpunsch. »Big Boss, Big Cake«, sagten die Minions und präsentierten ihm eine riesige Torte mit 357 Kerzen darauf. Dann wurde es Zeit für das Geschenk. Aber es war viel zu dunkel. Wie sollte ihr Meister da sehen, wie viel Mühe sie sich gemacht hatten? Also rissen die Minions kurzerhand die dicken, schweren Vorhänge auf. Grelle Sonnenstrahlen fielen in den Raum. »Paratou, Big Boss«, schmetterten die Minions im Chor und bewunderten noch einmal ihr Kunstwerk. Dracula dagegen sagte nichts. »Big Boss?«, fragten sie besorgt. Wer hätte gedacht, dass Dracula im Sonnenlicht ganz schnell zu Asche wurde? Die Minions jedenfalls hatten es nicht gewusst. Dracula hätte es ihnen erklären müssen, wirklich. Auch mit anderen Meistern hatten die Minions kein Glück. Napoleon hätten sie beinahe mit einem falsch gezielten Kanonenschuss getötet. Er war ein kleiner Mann, nicht viel größer als die Minions, nur sein Zorn war groß. Er nahm ihnen den Fehler mit der Kanone ziemlich übel. Seine Armee verfolgte die Minions deshalb tausende Kilometer weit bis tief in die verschneite Tundra. Sie retteten sich schließlich in eine Höhle, die in einer schneebedeckten Gebirgslandschaft verborgen war. In dieser Höhle blieben die Minions eine lange Zeit. Sie bauten sich darin ihre eigene Welt auf. Anfangs hatten sie richtig viel Spaß dabei. Sie errichteten Schneehäuser, machten Schneeballschlachten und schleckten Schneeeis aus dem Hörnchen. Aber etwas fehlte. Ohne Meister hatten die Minions keine Bestimmung mehr. Sie wurden lustlos und deprimiert. Jahrzehnte vergingen und die Minions verfielen in tiefe Traurigkeit. Sie hatten keine Freude mehr an Schneeeis. Sie stellten sich nicht mehr aufeinander, um Minientürme zu bauen, und sie spielten nicht mehr im Schnee. Beim Tischtennis wurden sie immer lahmer. Wenn sie nicht bald einen Meister fanden, war es mit ihnen vorbei. Aber noch war nichts verloren. Denn ein Minion hatte Hoffnung. Sein Name war Kevin, und er hatte einen Plan. Kevin hatte lange geschwiegen, aber nun konnte er nicht länger abwarten. Er trat vor sein Volk, um seinen großen Plan vorzustellen. Er wollte die Höhle verlassen. Er wollte in die Welt hinausziehen und den größten, schlimmsten Schurken finden, damit seine Minion-Freunde wieder eine Bestimmung hatten. Es gab da allerdings ein Problem. Er brauchte Hilfe. »Kidai Kami?«, fragte er in die Runde. Einer der kleinsten Minions hob die Hand. Es war Bob. Er hüpfte aufgeregt herum und rief, »Me coming!« Kevin schaute auf den Winzling herab. Er war nur halb so groß wie er. Kevin brauchte zwar Freiwillige, aber er befürchtete, dass Bob nicht stark genug für die gefährliche Reise war. »Oh, no, una otra Minion«, sagte er. Doch Bob fuchtelte unbeirrt mit seinen kurzen Ärmchen vor Kevins Nase herum. »Me, me, choose a me!« Da hielt zum Glück weiter hinten jemand eine Ukulele in die Höhe. Die Menge teilte sich und ein verschlafener, einäugiger Minion kam zum Vorschein. Es waren seine Freunde, die das Musikinstrument hochhielten. Sie spielten ihm einen Streich, die Ukulele gehörte nämlich ihm. Stuart erhob sich müde und winkte in die Menge. Alle klatschten begeistert. »Mi? Tank, Tank!« sagte er und wunderte sich ein bisschen darüber, dass die anderen ihn so bejubelten. Dann nahm er seine Ukulele und begann darauf zu spielen. Er hatte überhaupt nicht mitbekommen, dass er sich gerade bereit erklärt hatte, mit Kevin die Höhle zu verlassen. Er würde sich auf die Suche nach einem bösen Meister machen, der sie womöglich tötete, wenn sie nicht schon vorher verhungerten oder verdursteten. Vielleicht war es ganz gut, dass er es nicht wusste. Kevin schob ihn zur Seite und trat vor. »Una otra?« fragte er und ließ den Blick über die Menge schweifen. Bob hüpfte immer noch vor allen herum. Dann nahm er einen Eisblock und stemmte ihn hoch. Er wollte beweisen, wie stark er war. Seine dünnen Ärmchen zitterten unter dem Gewicht. »Kevin, Kevin!« bettelte er. Dann wurde er von dem Eisblock in den Schnee gedrückt. Ein wenig benommen guckte er darunter hervor. »Choose me, Kevin!« Kevin schaute über ihn hinweg zu den anderen Minions. Er hoffte, es würde noch jemand die Hand heben, aber niemand meldete sich. Sein Blick fiel wieder auf Bob, der unter dem Eisblock festsaß. Ihm blieb anscheinend nichts anderes übrig, als diesen kleinen Kerl mitzunehmen. Schließlich brauchte er mindestens zwei Begleiter. »Na schön.« »Komm mal«, sagte Kevin widerwillig. Bob klatschte vor Freude in die Hände. Er schnappte sich seinen Teddybär Tim und schon war er reisefertig. Die anderen Minions machten den Weg frei. »Big Boss, Big Boss«, riefen sie, während Kevin, Stuart und Bob zum Höhlenausgang gingen. Dort drehten sie sich ein letztes Mal zu den anderen um. Sie fragten sich, wie lange es wohl dauern würde, bis sie ihre Freunde wiedersahen. »Kumbaya«, riefen Kevin, Stuart und Bob zum Abschied. Dann marschierte Kevin als erster los. Er war voller Zuversicht. Sie würden einen neuen Meister finden und sie würden zurückkehren. Jedenfalls würden sie alles dafür tun. Das machte Kevin sehr stolz. Er wollte derjenige sein, der sein Volk rettete. Stuart verspürte meistens nur Hunger. Er wollte derjenige sein, der die Banane aufisst, die er für unterwegs mitgenommen hatte. Und Bob verspürte Angst vor der Reise, die vor ihm lag. Aber Kevin beruhigte ihn und erklärte ihm, dass er sich nicht zu fürchten brauchte. »Okay«, sagte Bob. »Lakita le Big Boss«. Und dann machten sie sich auf die Suche nach ihrem neuen Meister. Es war keine leichte Reise. Die drei wanderten über schneebedeckte Berge. Dann ging es durch dichte Wälder immer weiter ins Tal hinab. Wenn Bob müde wurde, trug Kevin ihn ein Stück auf seinem Kopf. Mühsam kämpften sie sich in die Ebene, wo das Gras meterhoch wuchs. Nach mehreren Wochen gelangten sie endlich ans Meer. Kevin und Stuart bauten ein Boot aus dem Stamm eines umgekippten Baumes. Sie verbrachten ein paar Tage am Strand und sammelten Bananen, die sie im Boot verstauten. Aus Ästen und Blättern bastelten sie Ruder. Dann brachen sie auf. Sie paddelten viele, viele Kilometer. Manchmal ließen sie sich von der Strömung treiben, um zu schlafen. Nach einiger Zeit wurden sie sehr hungrig und fingen an, einander komisch anzusehen. Als sie kein Essen mehr hatten, wurde Stuart krank vor Hunger und begann zu fantasieren. Plötzlich sahen Kevin und Bob für ihn aus wie leckere Bananen. Er stürzte sich auf Kevin und leckte ihn ab, und Bob machte es ihm sofort nach. Doch da erblickten sie mit einem Mal etwas ganz und gar Unglaubliches. In einiger Entfernung ragte eine riesengroße Frau in den Himmel auf. Sie war wunderschön und schaute zu den Minions in ihrem winzigen Boot. Sie trug ein langes, elegantes Kleid. Und sie war grün. Kaum hatte Bob sie gesehen, sprang er ins Wasser und schwamm auf das Ufer zu. »Bob, stoppa!« rief Kevin und schaute beeindruckt zu der Freiheitsstatue auf. Er und Stuart ruderten rasch Bob hinterher, bis sie schließlich die Anlegestelle erreichten. Sie waren in New York gelandet. Sie kletterten aus dem Boot und gingen in die Stadt. Die Leute trugen lauter bunte Sachen, Jeans und Hüte, Kleider und Pullis in der Mode des Jahres 1968. Die Mäntel der Minions waren viel zu dick für das sonnige Wetter. Und wenn sie nicht auffallen wollten, mussten sie aussehen wie alle anderen. Zufällig liefen sie in eine Gasse, über der von Haus zu Haus Wäscheleinen gespannt waren. Daran hingen jede Menge Kleidungsstücke zur Auswahl. Was für ein Glück! Die Minions kletterten rasch eine Feuerleiter hoch und suchten sich neue Sachen aus. Stuart zog zuerst ein Batik-Shirt von der Leine, aber es war ihm zu groß. Dann nahm er eine kurze Hose, doch auch in der versank er regelrecht. Kevin schüttelte missbilligend den Kopf. Das ging gar nicht. Er blickte suchend in die Höhe und plötzlich sah er genau das an einer Leine baumeln, was er wollte. Latzhosen. Die waren perfekt, da sie die Größe für kleine Kinder hatten. Die Minions angelten sie sich. Sie zogen ihre schmutzigen alten Mäntel aus und die Hosen an. Dann bewunderten sie ihren neuen Look. »Bueno«, meinte Stuart, drehte sich und betrachtete sein Spiegelbild in einer Fensterscheibe. Sein Hintern sah gut aus in der Hose. Richtig gut. Danach zogen sie weiter durch die Straßen. Im Vergleich zu den riesigen Gebäuden fühlten sie sich winzig. Selbst im Vergleich zu den Hotdog-Ständen und den Feuerhydranten. Sie waren ja viel kleiner als so ziemlich alles ringsum. Als sie auf den Times Square kamen, tat sich eine riesige Glitzerwelt vor ihnen auf. Und alles war noch viel größer. Auf einer Reklametafel hoch oben an einem Haus war ein Foto von einem Mann, der als Präsident kandidierte. Ein Typ namens Nixon. Die Minions machten sich davon. Besser nichts überstürzen. Vielleicht hatten sie es ein bisschen zu eilig, einen neuen Meister zu finden. Nachdem sie Jahrhunderte gesucht hatten, konnten sie jetzt ruhig etwas kritischer sein. Sie sahen sich um und überlegten, wohin sie gehen sollten. Dann bahnten sie sich einen Weg durch eine Ansammlung von Hippies, die gegen den Krieg demonstrierten. Sie hatten Schilder dabei, auf denen Frieden und Liebe stand. »Krieg ist sinnlos«, rief ein Mädchen mit Blumen in den Haaren. Bob und Stuart ließen sich sofort von der Stimmung anstecken. »Buja! Buja!« riefen sie und reckten die Fäuste in die Höhe. Sie waren so bei der Sache, dass Kevin sie von dort wegziehen musste. Anschließend standen sie eine ganze Weile vor einem Musikladen und betrachteten das Schaufenster. Stuart war besonders von den E-Gitarren und den Rockstar-Fotos angetan. Er stellte sich vor, wie es wäre, einer von ihnen zu sein. Bob wurde abgelenkt von einer Frau in einem Kleid mit Bananenmuster. Als sie aus dem Laden kam, folgte er ihr und stieg mit ihr in ein Taxi, das sofort davonbrauste. Stuart und Kevin hatten nichts mitbekommen, sodass sie ihren Freund nach einiger Zeit vermissten. Sie machten sich Sorgen und befürchteten, ihn für immer verloren zu haben. Doch irgendwann entdeckten sie ihn, als er gerade in ein Kaufhaus ging. »Schlaghosen und Batik-Shirts für Damen heute im Sonderangebot«, schallte es aus dem Lautsprecher, während die zwei Minions herumliefen und nach Bob suchten. »Beachten Sie auch unsere große Auswahl an schicken Stiefeln und Miniröcken!« Sie durchsuchten das ganze Kaufhaus und fanden Bob schließlich in der Anprobe. Er stand vor einigen Spiegeln und staunte über die unzähligen Minions, die ihm entgegenschauten. Es war fast, als wäre sein ganzes Volk da. Da wurde Bob klar, wie sehr er seine Freunde vermisste, und er bekam fürchterliches Heimweh. Aber Kevin erinnerte ihn daran, wie wichtig ihre Mission war. Da fühlte sich Bob ein bisschen besser. Bisschen besser. Bisschen besser. Bisschen besser. Dann ging auf einmal das Licht im Laden aus. Die Minions schlüpften aus der Anprobe und stellten fest, dass niemand sonst mehr im Geschäft war. Sie rüttelten an den Türen, aber sie waren fest verschlossen. Wohl oder übel mussten sie die Nacht hier verbringen. Sie beschlossen, es sich gemütlich zu machen. Kevin fand ein großes Bett mit einem Fernseher davor. Ha, das war so viel besser als der harte Boden in der Höhle. Sie kuschelten sich in die weichen Kissen und schalteten den Fernseher ein. Gerade lief eine Dating-Show. Ein Mann namens Bob stand unter einem Schild mit der Aufschrift »Bachelor 1«. Er war klein und hatte einen kugelrunden Bauch. »Yeah, go, Bob!« feuerte Bob ihn an. »Kevin«, sagte der Moderator. Ein anderer Mann trat vor, Bachelor Nummer 2. Er war groß und schlaksig und machte einen steifen, ernsten Eindruck. Irgendwie sah er aus wie der Minion Kevin, nur eben größer. »La Kevin«, rief Kevin. »C'est l'ami!« »Oder nimmt sie vielleicht Stuart?«, fuhr der Moderator fort. Ein cooler, lässiger Mann mit einem langen Pony, der ihm über ein Auge fiel, kam dazu. »Juhu, Stuart!« brüllte Stuart, um seinen Namensvetter anzufeuern. Als die Kandidatin gerade verkünden wollte, wen sie für ein Date treffen wollte, verschwand das Bild vom Fernseher. Stuart drehte an der Antenne, aber es nützte nichts. Er sprang auf den Fernseher und bog die zwei Hasenohren vor und zurück. Da kam plötzlich etwas anderes auf den Bildschirm. VNC, Villain Network Channel, stand da. Ein Mann in einem schwarzen Anzug tauchte auf. »Sie sehen den streng geheimen Villain Network Channel«, sagte der Sprecher und sah die Zuschauer grimmig an. »Wenn Sie uns verpfeifen, kriegen wir Sie.« Kevin lächelte. Ihm gefiel, wie gemein der Kerl war. Nicht mal eine Minute war vergangen und schon bedrohte er die Leute. Immer neue Bilder tauchten auf. Es waren Aufnahmen von einem großen Kongress mit Schurken aus aller Welt. Zu sehen war ein Mädchen in einem schwarzen Katzenkostüm und ein riesiger Oger mit einer Holzkeule. Dann zwei irre Wissenschaftler mit Reagenzgläsern, aus denen roter Rauch kam. Kevin hatte noch nie so viele Bösewichte auf einem Haufen gesehen. VNC wird von der VillainCon gesponsert. Seit 89 Jahren der größte Fachkongress für Superschurken weltweit, sagte der Mann. Die Minions beugten sich vor und hörten aufmerksam zu. Sela, Sela Fandler, Big Boss, rief Kevin. Besuchen Sie Gastvorträge von angesehenen Schurken, fuhr der Mann fort. Knüpfen Sie Kontakte zur Unterwelt und erleben Sie den Auftritt der ersten Superschurkin der Welt, Scarlet Overkill. Auf dem Bildschirm waren die Umrisse einer Frau zu sehen, die gerade andere Ganoven beklaute. Schon ihr Schatten wirkte sehr bedrohlich. Nachdem sie mehrere Gangster besiegt hatte, schaute sie in die Kamera. »Böse«, kommentierte der Sprecher. »So böse«, sagte Scarlett. »Ein kriminelles Genie«, ergänzte der Sprecher. »Hey, ein Mädchen muss auch irgendwie seine Brötchen verdienen«, rechtfertigte sich Scarlett. »Tretet zur Seite, Männer! Ein neuer Bösewicht ist in der Stadt«, sagte der Sprecher. »Und dieser Bösewicht ist eine Frau.« Scarlett stand auf einem Haufen besiegter Schurken und lachte. »Verbrechen sind nicht nett«, bemerkte der Sprecher. Doch Scarlett sah das anders. »Verbrechen sind heiß«, meinte sie. Die Minions waren seit Jahren nicht mehr so begeistert gewesen. Die gleiche Freude hatten sie verspürt, als sie den Tyrannosaurus Rex zum ersten Mal gesehen hatten. Und als sie an der Seite von Napoleon gekämpft und in Särgen neben Dracula geschlafen hatten. Endlich hatten sie den Schurken gefunden, nachdem sie so lange gesucht hatten. Ihren großen, unverbesserlichen Meister. »Besuchen Sie am Wochenende die VillainCon in Orlando, Florida. Ein diebisches Vergnügen«, sagte der Sprecher. Kevin stand auf und hüpfte auf dem Bett herum. VillainCon Orlando, la Big Boss! Am nächsten Morgen stellten sich Kevin, Stuart und Bob an die Landstraße, um zu trampen. Sie warteten fast eine Stunde und hofften, dass sie jemand nach Orlando mitnahm, wo auch immer das sein mochte. Ein Bus fegte an ihnen vorbei und pustete sie mit Auspuffgasen voll. Während Kevin sich den Dreck aus dem Gesicht wischte, beobachtete er auf der anderen Straßenseite einen Mann mit langem Bart und zerrissenen Jeans. Der Mann streckte seinen Arm auf die Straße und die Daumen in die Höhe, um auf sich aufmerksam zu machen. Bald hielt ein Wagen an und nahm ihn mit. »Ist ja super, Bruder«, sagte er beim Einsteigen. Kevin fand ein Stück Pappe und schrieb in großen Buchstaben »Orlando« darauf. Dann hielt er es hoch und streckte den Daumen raus, genau wie er es beim Hippie gesehen hatte. Kurz darauf kam ein Kombi die Straße heruntergefahren. Er raste auf Kevin zu und fast sah es aus, als würde er ihn überfahren. Doch wenige Zentimeter vor ihm blieb er mit quietschenden Reifen stehen. Die Tür ging auf und als der Staub sich legte, erblickten die Minions vorn im Wagen ein Paar, das ihnen zuerst ein bisschen Angst einjagte. Der Mann trug eine Sonnenbrille und schwarze Handschuhe. Die Frau hatte ein rundes Gesicht und einen blonden Lockenkopf mit perfekt geschnittenem Pony. Sie schnitt gerade einen Apfel auf. »Oh, Walter, sieh doch«, sagte sie mit Blick auf die Minions. Ihre Stimme klang überraschend freundlich. »Diese bezaubernden kleinen Freaks wollen auch nach Orlando.« »Ja, das sehe ich, Madge«, sagte ihr Mann Walter. Dann rief er, »Walter Jr.« Walter Jr. war wohl der Junge auf der Rückbank. Er ließ das Seitenfenster hinunter und sah die Minions mit zusammengekniffenen Augen an. »Was geht ab?« fragte er. Er war so dick und groß, dass er das halbe Auto ausfüllte. »Tina«, rief der Vater. Tina saß neben Walter Jr. Sie winkte ihnen zu und öffnete die Tür. »Alle einsteigen in den Nelson Express«, rief Walter. Die Minions stiegen ein. Kevin und Stuart hinten und Bob vorn. Stuart saß so dicht neben Walter Jr., dass er dessen Achselschweiß riechen konnte. »Gut, dass wir vorbeigekommen sind und euch mitgenommen haben und nicht irgendwelche Verrückte«, sagte Madge. »Wer möchte ein Stück Apfel haben?« Poppe«, rief Bob und griff zu. Stuart bog sein Apfelstück Walter Jr. an. Der stopfte es sich sofort in den Mund und verschlang es. Dann gab er Stuart eine Kopfnuss. »Danke, Mann«, sagte er. Nach einer Stunde Fahrt hielt Walter das Auto am Straßenrand an, um sich ein bisschen die Beine zu vertreten. Dann nahm er eine Skimaske aus dem Handschuhfach und zog eine Pistole aus dem Hosenbund. Tina und Walter Jr. setzten sich ebenfalls Skimasken auf. Sogar die Katze der Familie und Binky, das Baby, bekamen welche. »Ihr wartet hier«, sagte Madge zu den Minions. »Wir sind gleich wieder da.« Die Minions sahen sich um und stellten fest, dass der Wagen vor einer Bank geparkt war. Die Nelsons flitzten in das Gebäude. Kurz darauf ertönte ein Alarm. Lautes Geschrei war zu hören, und einen Augenblick später kamen die Nelsons mit Beuteln voller Geld herausgerannt. Hinter ihnen flatterten Dollarscheine durch die Luft. Tina und Walter Jr. warfen sich auf die Rückbank. Madge knallte die Tür hinter sich zu und setzte sich fast auf die Katze. Walter sprang auf den Fahrersitz und gab Gas. Und schon rasten sie weiter die Straße hinunter. »Okidoki«, rief Walter und riss sich die Skimaske vom Gesicht. »Weiter geht's!« In diesem Moment hörten die Minions seltsame Töne aus der Ferne. Sie kletterten auf die Schultern von Walter Jr. und schauten aus dem Rückfenster. Drei Polizeiautos folgten ihnen mit Blaulicht. Je näher sie kamen, desto lauter wurden die Sirenen. »Dad, wir bekommen Gesellschaft«, rief Tina. »Nur wegen mir, weil ich den Alarm ausgelöst habe. Ich bin so ein Versager.« »Hey, wir machen alle mal Fehler, Süße. Du lernst es schon noch«, sagte Walter und legte einen Gang zu. Dann zog er ein Paintball-Gewehr unter seinem Sitz hervor. Er lehnte sich aus dem Fenster und feuerte Farbkugeln auf die Streifenwagen ab. Die Windschutzscheiben von zwei Wagen kleisterte er komplett mit pinker und oranger Farbe ein. Dadurch gerieten sie ins Schleudern und zwei Autos überschlugen sich fast. Madge versorgte Walter mit neuen Kugeln, damit er nachladen konnte, und munterte Tina auf. »Dein Vater hat recht. Er ist auch nicht von heute auf morgen ein Bösewicht geworden. Deine Zeit wird kommen.« Nun war nur noch ein Verfolger übrig. Der Polizist raste heran und schloss zu ihnen auf. Als er auf einer Höhe mit ihnen war, schaute er zornig zu Walter herüber. »Sofort anhalten!« brüllte er. Walter feuerte wieder los, aber sein Gewehr blockierte. Der Polizist bremste etwas, dann rammte er den Kombi von hinten. Der Wagen geriet aus der Bahn und machte eine halbe Drehung. Als Walter ihn endlich zum Stehen brachte, grinste er. »Schneller Abgang? Kommt sofort!« brüllte er. Dann legte er den Rückwärtsgang ein. Der Kombi raste mit quietschenden Reifen rückwärts die Straße hinunter und entfernte sich schnell von dem Polizisten. Kevin schnappte sich eine kleine Pistole. Stuart griff zu einem ordentlichen Raketenwerfer, den Kevin ihm aber gleich wieder abnehmen wollte. Während sie um die Waffe kämpften, schoss Stuart aus Versehen auf einen Telefonmast. Der Mast kippte auf die Straße und versperrte dem Polizeiauto den Weg. Innerhalb von Minuten hatten sie alle drei Streifenwagen abgeschüttelt. »Das war großartig«, rief Walter. Er schaute in den Rückspiegel, um sich noch einmal zu vergewissern, dass die Luft rein war. Madge drehte sich zu den kleinen gelben Minions um, die zwischen ihren Kindern saßen. »Sagt mal, Leute, ich hab da mal eine persönliche Frage. Warum wollt ihr eigentlich nach Orlando? Die Minions schwiegen. Der Mann vom Villain Network Channel hatte es klar gesagt. Die erste Vorschrift der VillainCon war, dass man nicht über die VillainCon redete. Sie durften niemandem verraten, dass sie dorthin unterwegs waren. Kommt schon, uns könnt ihr es ruhig sagen, meinte Walter. Ihr wollt zur VillainCon, oder? Stuart grinste. War es so offensichtlich? VillainCon! Jubelte Bob. Er konnte das Geheimnis einfach nicht mehr für sich behalten. Walter schlug mit der flachen Hand aufs Lenkrad und lachte. Ich wusste es, dass ihr Schurken seid. Nicht wahr, Schatz? Wie klein die Welt doch ist. Ich hoffe, wir gehören nicht zu rivalisierenden Gangs. Tina zog eine Zeitschrift aus der Tasche, die an dem Sitz vor ihr hing. Sie blätterte eine Weile darin und zeigte sie Kevin. Wenn wir in Orlando sind, sollen mir alle meine Lieblingsschurken ein Autogramm in mein Magazin schreiben. Dumo, der Sumo-Ringer, Frankie Fishlips und... Och, hier ist die beste von allen. Kevin beugte sich interessiert vor, als Tina die Zeitschrift in der Mitte aufschlug. Da war Scarlett Overkill, eine fantastische Frau, ganz in Rot. Mit einer Armbrust bewaffnet stand sie auf einem ganzen Berg aus Schurken, die sie erledigt hatte. Kevin putzte sich die Brille. Scarlett hatte einen richtig gemeinen Gesichtsausdruck. So etwas hatte er lange nicht mehr gesehen. Sie kniff grimmig die Augen zusammen und ihre Blicke waren wie Laserstrahlen. »Scarlett Overkill, die coolste Superschurkin aller Zeiten«, schwärmte Tina weiter. »Sie war einmal ein kleines Mädchen wie alle anderen, mit Zahnklammer und Zöpfen. Aber als sie 13 wurde, hatte sie sich schon ein kriminelles Imperium aufgebaut. Sie ist der Beweis dafür, dass man jedes Verbrechen begehen kann, wenn man nur an sich glaubt.« Kevin studierte das Bild ganz genau. So einen großartigen Schurken hatte er noch nie in seinem Leben gesehen. Scarlett war besser als der Tyrannosaurus Rex und besser als jeder Pharao oder Kriegsherr, dem sie zuvor gedient hatten. Sie war die Richtige für die Minions, da war er ganz sicher. »Scarlett, le big boss!« rief er. Während der langen Autofahrt waren Kevin und Bob eingeschlafen. Stuart saß eingezwängt zwischen Tina und dem riesigen Walter Jr. Sein Kopf klemmte unter Walters Achselhöhle und verzweifelt versuchte er, einem Spuckefaden auszuweichen, der aus dem Mund des dicken, dösenden Jungen tropfte. Plötzlich richtete Tina sich auf. Sie ließ das Fenster herunter und zeigte nach draußen. »Wir sind da!« rief sie. Der Kombi der Nelsons rauschte gerade durch ödes Sumpfland, in dem es von Alligatoren wimmelte. Weit und breit war nichts zu sehen, außer einer Plakatwand mit der Aufschrift »Orlando, nur noch wenige Kilometer«. Walter steuerte den Kombi über die holprige Straße, bis sie schließlich vor einer kleinen Holzbude anhielten. Über der Tür stand »Angelshop«. Walter fuhr an ein Mikrofon heran. Es stand neben einem Schild, auf dem verschiedene Köder aufgelistet waren. Es gab alle möglichen Krabbeltiere und kleine Fische. Und jemand hatte mit der Hand dazu geschrieben, »Mehlwürmer, $2 das Pfund.« »Willkommen in Billy Bobs Angelshop«, sagte eine unheimliche Stimme aus dem Lautsprecher. »Was kann ich für Sie tun?« Walter beugte sich aus dem Fenster. »Hallo, wir sind hier wegen... es geht um ein diebisches Vergnügen.« Eine Klingel auf dem Lautsprecher schrillte. Urplötzlich klappte die komplette Hütte vor ihren Augen auseinander. Ein riesengroßes Metallrohr kam aus dem Boden, stülpte sich über den Kombi und nahm ihn auf. Dann verschwand das Rohr mitsamt dem Auto im Boden und die Hütte klappte wieder darüber zusammen. Sekunden später schlug der Kombi hart auf. Die Minions guckten aus dem Fenster und sahen, dass sie auf einem langen Transportband gelandet waren. Es führte direkt in die unterirdische Kongresshalle. Bob hüpfte wie verrückt herum. Kevin klatschte in die Hände. »VillainCon!« schrie Stuart begeistert. »La VillainCon!« Das Transportband brachte sie auf einen Parkplatz, wo der Kombi zum Stehen kam. Sie stiegen aus und gingen dann zusammen mit unzähligen Schurken aller Art zu der Halle. »So, da wären wir. Jetzt geht es los«, sagte Walter zu den drei Minions. Ich möchte euch noch etwas sagen, und es ist mir wirklich ernst. Ich bin euch wahnsinnig dankbar dafür, dass ihr uns geholfen habt, die Polizei abzuhängen. Dad, da ist Frankie Fischlips, rief Tina und zerrte an seinem Arm. Ich kann ihn schon von hier aus riechen. Walter horchte auf. Junior, hast du meine Kamera? Rief er aufgeregt. Sie liefen auf den Eingang zu. Viel Glück da drin, Jungs, sagte Madge zu den Minions. Ich hoffe, ihr findet das, was ihr sucht. Und schon waren die Nelsons verschwunden. Stuart schaute zur Hallentür. Auf dem Banner darüber stand: Willkommen zur Villain-Con. You packy mala Villain-Con, rief Stuart. Yeah! Kevin und Bob jubelten. Villain-Con! Die drei stürmten in die große Halle. Sie war voll von Schurken, soweit das Auge reichte. Zottelige Fellmonster stromerten in Gruppen herum. Ein dürrer, böser Wissenschaftler ging mit einer schwarzen Katze auf dem Arm an ihnen vorbei. An verschiedenen Ständen wurden alle möglichen Waffen präsentiert, die sich die Minions nur vorstellen konnten. Futuristische Elektroschockpistolen, Armbrüste aus Metall, Gefrierpistolen und Giftpfeile. Kevin, Stuart und Bob gingen durch die Halle und sahen sich alles an. Sie bekamen mit, wie ein Arbeitsvermittler für kriminelle Handlanger sich mit einer feuerspuckenden Echse unterhielt, um den richtigen Boss für sie zu finden. An der Bar besprachen zwei Mafia-Bosse bei einem Drink ihren neuesten Plan. Und dann entdeckte Kevin sie endlich. Die hoch aufragende goldene Statue einer schönen bösen Frau mitten in der Halle. Es war Scarlet Overkill, die ihr neuer Big Boss werden sollte. Scarlet! Scarlet! Pupapi! Rief Kevin. Er wollte so schnell wie möglich in den Saal, in dem Scarlet auftreten sollte, und zog Stuart und Bob hinter sich her. Im Vorbeilaufen sahen sie weitere interessante Stände. Es gab einen mit Zubehör zum Safe-Knacken, es gab einen für Gefrierstrahlen und es gab einen für Gifte und einen für Raketen. Es gab sogar einen Professor Flux-Stand mit mehreren Wissenschaftlern, die total gleich aussahen. Aber die Minions hatten keine Zeit, stehen zu bleiben. Sie hatten es eilig. Villain-Con präsentiert die Hauptrednerin der Veranstaltung, dröhnte es aus den Lautsprechern. Scarlet Overkill, die erste Superschurkin der Welt, rief der Ansager und lockte die Leute in den Saal, in dem Scarlet in wenigen Minuten sprechen sollte. Stuart! Bob! Rief Kevin und zerrte die beiden durch die Menge. Maputa la Scarlet, Pupapi! Komm mal, komm mal! In dem riesigen Saal sah es aus, als würde gleich ein gigantisches Rockkonzert stattfinden. Schurken aller Länder saßen dicht gedrängt in den Sitzreihen und warteten ungeduldig auf Scarlets Auftritt. Kevin, Stuart und Bob stellten sich aufeinander, um besser sehen zu können. Das war der Moment, auf den sie gewartet hatten. Tagelang waren sie über verschneite Berge marschiert und durch das hohe Gras zur Küste gewandert. Sie hatten unzählige Stunden im Auto der Nelsons zugebracht und die Pupse von Walter Jr. ertragen müssen. Aber all das hatte sich gelohnt. Sie waren endlich da, auf der Villain-Con. Und gleich würden sie ihren neuen Meister kennenlernen. Der Schatten einer Frau erschien hinter einer großen Leinwand. Ihre Stimme schallte durch den Saal. »Ist es nicht ein gutes Gefühl, böse zu sein?« Dann brach sie mit einer schwungvollen Bewegung durch die Leinwand und da war sie. Scarlet Overkill in ihrer ganzen Pracht. Sie zischte mit ihrem Raketenkleid in die Höhe und schaute über die Menge. Einen Augenblick lang hatte Kevin das Gefühl, sie würde ihn direkt ansehen. Das Publikum brach in Jubel aus. Der Beifall war so laut, dass den Minions die Ohren wehtaten. Aber das war ihnen egal. Kevin, Stuart und Bob waren starr vor Staunen. So etwas Fantastisches hatten sie noch nie erlebt. Scarlet! Scarlet! Scarlet! Schrien die Leute. Der Raketenantrieb klappte ein, und als Scarlet auf der Bühne landete, faltete sich ihr rotes Kleid zusammen. Nun sah es wieder ganz normal aus. Scarlet schaute völlig gelassen ins Publikum, als würden ihr jeden Tag tausende Schurken zujubeln. »Oh, wow, danke«, säuselte sie. »Vielen, vielen Dank«. Die Menge grölte noch lauter. Überall waren treue Fans. Sie klatschten Beifall und manche schrien, »Ich liebe dich, Scarlett!« Es war sogar ein männlicher Fan mit Familie dabei. Er, seine Frau und seine Tochter trugen alle rote, schulterfreie Kleider. Nach einer Weile bat Scarlett um Ruhe. »Okay, und jetzt?« »Psst!« Das Publikum wurde still. »Als ich angefangen habe,« sagte sie, »meinten die Leute, dass eine Frau niemals so gut eine Bank ausrauben kann wie ein Mann. Nun, die Zeiten ändern sich. Seht euch doch an. Wir sind alle so verschieden, aber wir haben eine Gemeinsamkeit.« Frankie Fishlips, ein Schurke, der halb Mensch und halb Fisch war, hob die Hand. Er versuchte, eine Antwort auf die Frage zu geben. »Wir wurden alle mit Flossen geboren.« Niemand reagierte. Er sah sich verlegen um. »Nein, bin ich der Einzige?« »Nein, Frankie Fishlips«, sagte Scarlett und stemmte die Hände in die Hüften. »Unsere Gemeinsamkeit ist, dass wir alle große Träume haben. Und wir tun alles dafür, dass sie wahr werden. Träumt vielleicht jemand von euch davon, für die größte Superschurkin aller Zeiten zu arbeiten? Nun, dann sage ich euch jetzt, dass ich neue Handlanger suche.« Die Minions platzten vor Aufregung. Kevin rieb sich die Ohren. Hatte er das richtig verstanden? Hatte Scarlett gerade gesagt, dass sie neue Helfer brauchte? »Ich bin sicher, unter euch ist ein Schurke, der fähig ist, Höherem zu dienen. Es könnte jeder von euch sein«, fuhr Scarlett fort. »Ihr müsst nur beweisen, dass ihr gut genug seid. Seht ihr dieses kleine Steinchen hier?« Sie hielt einen funkelnden roten Rubin hoch. »Oh« und »Ah« machten die Leute im Saal. »Wer ihn mir aus der Hand nimmt, bekommt den Job. Keine große Sache. Eigentlich kinderleicht.« Die Minions machten sich rasch zur Bühne auf, aber es waren schon zahlreiche Schurken vor ihnen und alle stürmten nach vorn. »Der Job gehört mir«, rief ein Schlägertyp mit gegelten schwarzen Haaren. Er kletterte auf die Bühne und lief auf Scarlett zu. Sie sah ihn scharf an. »Oh, du hast da was an der...« sagte sie und zeigte in sein Gesicht. »Genau da!« Im selben Moment schlug sie ihm kräftig mit der Faust auf die Nase. Der Typ ruderte mit den Armen und segelte rückwärts von der Bühne. Es gab einen ordentlichen Rums, als er auf dem Boden aufschlug. Das hielt andere Schurken aber nicht davon ab, es selbst zu versuchen. Ein plumper Rüpel mit vorstehenden Zähnen stürzte sich auf Scarlett, doch sie wirbelte herum und verpasste ihm einen Tritt gegen den Kopf. Er war sofort bewusstlos. Ein Mann mit schwarzem Umhang und Maske wollte die Bühne von hinten stürmen. Scarlett bemerkte ihn, sie drehte sich um und rammte ihm den Ellbogen in den Kiefer. »Och, sieh dich nur an«, rief sie und trat einem anderen Schurken ins Gesicht. Wumm! Schon war sie wieder in der Luft und trat einer als Spinne verkleideten Frau in die Rippen. »Tolles Kostüm«, rief sie lachend. Lachend. Lachend. Lachend. Kevin sah sich entsetzt den Haufen aus reglosen Körpern am Rand der Bühne an. Sie waren hergekommen, um den größten, bösesten Meister zu finden, den es gab. Aber sie wollten natürlich nicht ihr Leben aufs Spiel setzen. Rasch nahm er Stuart und Bob an die Hand und zog sie Richtung Ausgang. Sie versuchten, zwischen den Beinen der zahllosen Schurken hindurchzuschlüpfen, doch sie wurden in der Menge immer weiter zur Bühne gedrängt. Hunderte wollten sich den Edelstein von Scarlett holen, obwohl sie jeden Angreifer abwehrte und windelweich prügelte. Bob stolperte und verlor im Getümmel seinen Teddybär Tim. Der alte Teddy wurde quer über die Bühne gekickt. Bob rannte hin und her, um ihn zu fangen. »Wer ist der Nächste?« rief Scarlett und sah sich um. »Wer hat genug Mumm in den Knochen?« Ein Schurke mit einem gewaltigen Schwert griff sie an. Sie machte einen Sprung nach hinten und kickte es ihm mit beiden Füßen aus der Hand. Das Schwert fiel scheppernd zu Boden. Sie schnappte es sich und ging damit auf einen anderen Schurken los, der einen Schottenrock trug. Drei weitere Schurken fielen über sie her und auch sie flogen im hohen Bogen von der Bühne. Irgendwann glitt Scarlett der Rubin aus der Hand, ohne dass sie es bemerkte. Kevin und Stuart sahen, wie er durch die Luft flog und hinter Scarlett verschwand, die gerade eine feuerspuckende Frau verprügelte. Bob kletterte zwischen den Verletzten herum und suchte immer noch fieberhaft nach seinem Teddy. Als Scarlett auch die letzten Schurken besiegt hatte, sah sie sich um. Der halbe Zuschauerraum war inzwischen leer. Jede Menge Bösewichte kauerten völlig fertig auf dem Boden. »Also wirklich«, rief sie, »hat meine kleine Rede niemanden dazu angespornt, aufzustehen und sich würdig zu erweisen? So viele Schurken, und ich habe immer noch den...« Scarlett hob die Hand und stellte plötzlich fest, dass sie den Rubin nicht mehr hatte. Stattdessen hielt sie Bobs Teddybär in die Höhe. Irgendwie hatte sie ihn im Kampf in die Finger bekommen. »Was macht dieser Bär in meiner Hand?« schrie sie. »Moment! Wer hat den Rubin?« Bob saß am Rand der Bühne und hustete. Und dann spuckte er den Rubin vor Scarlett auf den Boden. Scarlett rieb sich die Augen. Sie konnte es nicht glauben. Ihr Blick wandelte von Bob zu Kevin und dann zu Stuart. »Hoppla! Wer seid ihr, meine edlen Ritter in Latzhosen?« Kevin kletterte auf die Bühne. »Miele, Kevin! Lass sie, Stuart!« Er zeigte auf Stuart und dann auf Bob. »Ela, le Bob! Minions!« erklärte Bob und hielt ihr eine Visitenkarte hin. Scarlett lächelte strahlend und boshaft. Ihre weißen Zähne blitzten. Sie warf die Hände in die Luft und stellte ihre neuen kleinen Freunde vor. »Seht her! Die, von denen man es nie erwartet hätte, sind die Sieger des Tages. Der Job ist vergeben. Begrüßt bitte alle meine neuen Helfer, die Minions!« Kevin, Stuart und Bob standen auf der Bühne und schauten in den halbleeren Zuschauerraum. Sie hielten sich an den Händen und verbeugten sich. Kevin strich sich schnell über seine wenigen Haare, um gut auszusehen. Er wünschte, sie hätten ihre Latzhosen vor der Fahrt zur Villencon gewaschen. Mit so viel Aufmerksamkeit hatte er natürlich nicht gerechnet. Plötzlich entdeckten sie bekannte Gesichter in der Menge. Die Nelsons standen in einer der vorderen Reihen und jubelten den Minions zu. »Hey, die kenne ich!« rief Walter dem Sensenmann zu, der neben ihm stand. »Ich habe sie hierher mitgenommen!« In seiner Begeisterung schüttelte er den Sensenmann und der zerfiel, ohne dass Walter es gewollt hatte, zu einem Häufchen Knochen. Scarlett hatte die Minions in Windeseile aus dem Saal gebracht. Nun waren sie ganz unten in der Tiefgarage und stiegen in Scarletts schicken, mega modernen roten Jet ein. Sie setzte eine Sonnenbrille auf und legte die Hand auf das Steuergerät in der Mittelkonsole. »Anschnallen, Jungs«, sagte sie lächelnd. Kevin, Stuart und Bob kletterten rasch auf die Sitze hinter ihr. Sie legten ihre Sicherheitsgurte an, hielten sich an den Armlehnen fest und warteten auf den Start. »Nächster Halt, England«, rief Scarlett. Sie drückte einen Knopf an der Steuerung und der Jet schoss aus der Tiefgarage der Villencon. Sie jagten hoch hinauf in den Himmel, bis Orlando und das Sumpfland aus ihrem Blickfeld verschwanden. Kevin nahm sich eins der Telefone hinten im Flugzeug, um die Minions in der Schneehöhle anzurufen. Er konnte es nicht erwarten, ihnen die große Neuigkeit mitzuteilen. Sie hatten einen neuen Meister gefunden. Doch als Kevin mit seinen Leuten redete, sagten sie ihm, dass sie schon neue Meister hatten. Eine Gruppe Yetis, die in ihre Höhle gekommen war. Während Kevin mit Dave sprach, sangen und tanzten die anderen Minions gerade für die Yetis. Sie wollten sie mit ihrem Unterhaltungstalent beeindrucken. Und die Show mit der fantastischen Minion-Band machte den Yetis auch ziemlich viel Spaß. Jedenfalls bis der Tuba-Spieler zu heftig in sein Instrument hineinblies und ein Riss in der Eisdecke über ihren Köpfen entstand. Dadurch löste sich ein großer Eisbrocken, der auf den Kopf des Yeti-Anführers herabstürzte und ihn tötete. »Kevin, tu dir das High England?« sagte Dave nervös, als die Yetis zu knurren begannen. Und im nächsten Moment wurden die Minions auch schon aus der Höhle gejagt und hinaus in den ewigen Schnee getrieben. »Bello? Bello? Che pasa?« fragte Kevin, doch er hörte nur noch den Wählton. Der Kontakt war unterbrochen. Er legte das Telefon wieder weg und machte sich große Sorgen um seine Freunde. Der Jet war so schnell, dass sie England nach kurzer Zeit erreichten. Scarletts Schloss auf einem Hügel mitten in London kam in Sicht. Es war das höchste Gebäude weit und breit, ein prächtiges Ding mit Türmen und einer Mauer drumherum. Scarlett landete den Jet mühelos und er setzte sanft auf der Landebahn auf. Dann steuerte sie den Jet in eine riesige Flugzeughalle. Die Minions sahen sich beeindruckt um. Sie war bestimmt 10-mal so groß wie ihre alte Höhle. Die Höhle. Scarlett ging mit ihnen eine Treppe am anderen Ende der Halle hinunter. »Herb, mein Liebling«, rief sie. »Da bin ich«, flötete Herb. Ein Teil der Wand wurde herabgelassen und ein Mann in einem Sessel kam zum Vorschein. Er trug einen eleganten Nadelstreifenanzug. Der Sessel drehte sich und der Mann wendete sich ihnen zu. »Wie ist es gelaufen? Warst du auch schön böse?« »Ganz böse«, säuselte Scarlett. Sie wendete sich den Minions zu, die noch an der Treppe standen und alles mit großen Augen beobachteten. »Kommt her! Das ist mein Mann Herb. Erfinder, Supergenie, schlauer Fuchs. Herb, das sind die neuen Rekruten. Kevin, Stuart und Bob.« »Bello«, sagte Kevin und ging auf Herb zu. »Paratikota«. Herb musterte die Minions, sah sich ihre Latzhosen und Brillen an. »Ist ja super«, er lachte. »Ihr seid ein bisschen verrückt und ganz schön gelb, und das mag ich. Kommt mit, wir führen euch herum.« Scarlett und Herb stiegen mit den Minions in einen gläsernen Aufzug. Sie fuhren mehrere Stockwerke nach unten. Als die Türen wieder aufgingen, betraten sie Scarletts Beutesammlung. Der Raum war vollgepackt mit Gemälden, fantastischen Autos und Antiquitäten, die Scarlett gestohlen hatte. »Wow! Kulos!« riefen die Minions. »Ja, ja, ich weiß«, sagte Scarlett und breitete die Hände aus. »Nur ein paar Dinge, die ich gestohlen habe, um die Leere zu füllen.« Stuart stand staunend in einer Ecke des Raums, in der sich lauter Rock'n'Roll-Erinnerungsstücke stapelten. Alte Gitarren und Schallplatten, signierte Platinalben und eine Weste, die Janis Joplin getragen hatte. Er lief zu einer bemalten Gitarre. »Wow, la mega Ukulele«, rief er. »Stuart«, zischte Scarlett, »rühr die Gitarre nicht an!« Stuart wich zögernd zurück. Bob betrachtete inzwischen ein Gemälde, das eine Suppendose der Firma Campbell zeigte. Es war von einem gewissen Andy Warhol. »Gefällt dir meine Dose?« fragte Herb. »Das Bild haben wir gestohlen, weil hier endlich mal jemand meine Liebe zu suppenmalerisch zum Ausdruck gebracht hat.« Scarlett wendete sich den Minions zu. Ihre Miene wurde ernst. »Okay, hört mal zu. Es wird Zeit, dass wir zur Sache kommen.« Sie ging zu einem Gemälde, auf dem eine Frau mit kurzen, welligen, braunen Haaren dargestellt war. Sie trug ein Abendkleid und einen Pelz und hatte eine Krone auf dem Kopf. »Wisst ihr, wer das ist?« »La Cucaracha«, fragte Kevin. »Das ist Königin Elizabeth von England. Och, ich liebe England. Die Musik, die Mode. Ich denke ernsthaft daran, das Land eines Tages zu unterwerfen. Also, jedenfalls hat diese Frau da die Zügel in der Hand. Ich bin ihr größter Fan. Ich bewundere ihre Arbeit und ich will unbedingt ihre Krone haben. Bringt mir die Krone und ihr bekommt alles, wovon ihr träumt. Respekt. Macht.« »Banana«, rief Stuart. »Banana«, wiederholte Scarlett begeistert, obwohl sie nicht so genau wusste, was er meinte. Aber zunächst mussten die Minions für ihre Aufgabe ausgestattet werden. Deshalb schickte Scarlett sie in Herbs Labor. Dort sollten sie sich ihre Ausrüstung besorgen. Die Minions stiegen hinunter in Herbs Labor. In der Ecke stand ein verrücktes Ding aus Metall. Eine riesige Maschine, aus der oben mechanische Arme herausragten. Sie schlichen darauf zu, um sie sich genauer anzusehen. »Nein«, rief Herb. Er seilte sich mit einem dicken Tau und einem Enterhaken von einer Galerie ab. »Geht nicht zu nah ran, Jungs. Wenn es fertig ist, wird es meine ultimative Waffe. Aber zurzeit tritt noch jede Menge Strahlung aus.« Die Minions sahen die blaue Pfütze, die sich unter der Maschine bildete, und wichen zurück. »Ihr seid also wegen der Ausrüstung hier?« fragte Herb. Die Minions nickten. Scarlett hatte ihnen gesagt, dass sie bei Herb alles für den Raub der Krone finden würden. Anscheinend hatte er die besten Werkzeuge, die man dafür brauchte. Enterhaken, Elektroschockpistolen, Feuerschutzanzüge und vieles mehr. Herb sah Bob an. »Bob, mein Junge, du bekommst mein super tolles Verlängerungsgerät. Pass auf, ich zeige dir, wie es funktioniert.« Herbs Arm wurde immer länger. Zuerst um 1-2 Meter, dann reichte er zum Fenster hinaus. Irgendwo in der Ferne hörten sie eine Frau schreien. Als Herb seinen Arm wieder einzog, hielt er eine Hähnchenkeule in der Hand. Hähnchen«, sagte er und nahm einen Bissen. Dann legte er das Gerät mit dem Ausziehharm ab und reichte es Bob. Der Minion sah es sich lächelnd an. In der Greifhand steckte noch die Hähnchenkeule. »Und du, lieber Kevin«, fuhr Herb fort, »du bist ab jetzt der stolze Besitzer meines Lavagewehrs. Da kommt echte Lava raus.« Herb zeigte ihm das Gewehr. Dabei fiel ein Tropfen glühende Lava auf den Boden und brannte ein Loch hinein. Dann gab er Kevin die Waffe. Sie war so schwer, dass Kevin sie kaum halten konnte. »Und jetzt du, Stu«, sagte Herb. »Du Superman. Für dich habe ich die coolste Erfindung. Hier ist der Hypnosehut.« Herb gab Stuart einen Helm. Sobald Stuart ihn aufgesetzt hatte, zeigte sich seine Wirkung. Bob verdrehte die Augen und fing an zu gackern wie ein Huhn. »Damit kannst du jeden hypnotisieren, jeden. Aber vergiss nicht, mit großer Macht kommt ein großer Hut«, sagte Herb. »Es ist unglaublich, aber du musst es glauben. Glauben. Glauben.« In diesem Moment kam Scarlett ins Labor. Sie ging zu Herb und umarmte ihn. »Oh, Herb«, säuselte sie. »Was Picasso für die Malerei ist, bist du für illegale Waffen und unerlaubte Survival-Ausrüstung.« Die Minions stellten sich mit ihren neuen Sachen vor ihre Meisterin. Scarlett schaute zu ihnen hinunter. Dann lächelte sie. Sie war sehr stolz auf sich. »Es ist schon spät und ihr hattet einen aufregenden Tag. Ihr müsst völlig erschöpft sein. Kommt, ich bringe euch in euer Zimmer.« Sie führte die Minions in ein Gästezimmer, in dem alte Waffen wie Streitäxte und Streitkolben an den Wänden hingen. Dann half sie den Minions auf das große Bett. Bob hüpfte begeistert darauf herum. »Boing, boing«, er lachte. »Na, vielleicht kann ich euch mit einer hübschen Gute-Nacht-Geschichte beruhigen. Was meinst du, Bob?« Bob hörte auf zu hüpfen und sah sie erwartungsvoll an. Scarlett setzte sich auf die Bettkante. »Es waren einmal 3 kleine Schweinchen. Sie lebten in einem herrlichen Märchenland weit weg von hier«, begann sie zu erzählen und strich dabei den Minions über die Köpfe. »Eines Tages begegneten die Schweinchen einer großen, bösen Wölfin, die eine wunderbare Überraschung für sie hatte. Sie heuerte die 3 und alle ihre Freunde an, damit sie für sie arbeiteten. Was für ein Glück! Davon hatten sie schon immer geträumt. Und die 3 kleinen Schweinchen mussten nur eine kleine Krone stehlen, die sich die schöne Wölfin wünschte, seit sie ein armes, kleines Straßenkind gewesen war, von allen ungeliebt und verlassen. Der Gedanke an diese Krone war das Einzige, was die Wölfin glücklich machte. Also schickte sie die Schweinchen los, um ihr die Krone zu holen.« Bob malte sich die Geschichte in Gedanken aus. Er stellte sich die 3 kleinen Schweinchen als Minions vor, die ihrer Meisterin überall hin folgten. Scarlett war die größte, böseste Wölfin von allen. Sie reisten mit ihr in ihrem Jet um die Welt und raubten Gemälde und kostbaren Schmuck. Dann stellte sich Bob vor, wie sie die Krone der Königin stahlen. »Aber eines Tages haben die Schweinchen etwas sehr Dummes gemacht. Sie versagten bei ihrer Aufgabe«, fuhr Scarlett fort. »Und die Wölfin hustete und pustete, und dann pustete sie sie hinfort vom Angesicht der Erde.« Bob sah es vor sich. Scarlett würde sie alle 3 umbringen, wenn sie die Sache verpfuschten. Sie würde sie zerquetschen wie Wanzen. Scarlett war total rot im Gesicht. Ihre Augenbrauen hatte sie grimmig zusammengezogen. Und es sah aus, als könnte sie mit ihrem bösen, stechenden Blick Löcher in ihre Köpfe bohren. Ende, sagte Scarlett lächelnd und sah wieder ganz normal aus. Sie strich den Minions einem nach dem anderen über den Kopf. Viel Glück morgen mit der Krone, kleine Schweinchen. Ich weiß, ihr werdet mich nicht enttäuschen. Damit verließ sie das Zimmer und knipste das Licht aus. Die Schweinchen, die Minions, waren allein. Scarletts Geschichte hatte Kevin und Stuart große Angst gemacht. Sie drehten sich besorgt zu Bob um, aber der schlief schon tief und fest mit seinem Teddy Tim in den Armen. Am nächsten Morgen ging es los. Die Minions machten sich auf dem Weg zum Tower von London, um die Krone der Königin zu stehlen. Der einfachste Weg in das alte Gebäude führte durch den Haupteingang, aber dazu brauchten sie Eintrittskarten. Also gingen die drei Freunde zum Kassenhäuschen. Doch die mürrische alte Frau, die darin saß, schüttelte den Kopf und sagte, »Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen rein.« Dann scheuchte sie sie weg. Die Minions brauchten eine Verkleidung. Bob sprang auf Stuarts und Kevins Schultern und zog ein langes Kleid an, das die beiden verhüllte. Dann setzte er sich noch eine riesige rote Perücke auf. Als Frau verkleidet, konnten sie sich mühelos in den Tower mogeln. Drinnen zogen sie die Verkleidung wieder aus. Dann liefen sie suchend durch die langen Gänge. Schon bald fanden sie eine Tür, auf der Zutritt verboten stand. Sie schlichen sich hinein und packten ihre Ausrüstung aus. Bob legte Herbs Verlängerungsgerät an. Als sie auf den Raum mit den Kronjuwelen zugingen, kamen mehrere Wärter auf sie zu. Sie trugen rote Jacken und hohe schwarze Pelzmützen mit Riemen unter dem Kinn. »Was habt ihr hier zu suchen?« rief einer von ihnen und stellte sich vor die Tür. »Pastecker?« fragte Kevin nervös. »Keinen Schritt weiter! Hände hoch!« befahl ein anderer. Stuart kam hinter seinen Freunden hervor und ging näher an die Wärter heran. Dann drückte er den Knopf an seinem Hypnosehut und sang ein Lied, das er in Scarlett's Jet im Radio gehört hatte. Die Wärter schauten auf seinen Helm und verdrehten die Augen. Zuerst versuchten sie, sich gegen die Wirkung des Hypnosehutes zu wehren, aber schon bald begannen sie zu tanzen und das Lied zu singen. Dabei warfen sie ihre Jacken und Mützen zu Boden und brachten lange, wirre Haare zum Vorschein, die sie im Takt des Lieds schüttelten. Jetzt oder nie. Die Minions flitzten an den Wärtern vorbei und eine lange Treppe hoch, die zum Hintereingang des Raums mit den Kronjuwelen führte. Scarlett hatte ihnen am Morgen einen genauen Plan des Towers gezeigt, sodass sie sich gut zurechtfanden. Und nachdem sie die Wärter losgeworden waren, trennte sie nur noch eine massive Stahltür von der Krone. Kevin nahm sein Lavagewehr und zielte in die Mitte der Tür. Seine Finger zitterten, als er den ersten Schuss abfeuerte. Die Lava brachte den Stahl zum Schmelzen, sodass ein Loch entstand. Sie warteten ein bisschen, bis der Stahl abgekühlt war. Dann gingen sie in den Tresorraum. Da, am anderen Ende des Raums, war die Krone der Königin. »Topilano la Corona!« rief Kevin und starrte das goldene, mit Edelsteinen besetzte Prachtstück an. »Komme!« Sie liefen darauf zu, blieben jedoch erschrocken stehen, als ihnen ein Mann entgegentrat. Sein Gesicht war ganz runzlig. Er hatte weiße Haare und stützte sich auf einen Gehstock. »Ihr wollt euch also die Krone der Königin holen?« sagte er. »Nun, dann müsst ihr zuerst an mir vorbei. Ich bin der Hüter der Krone.« Er zeigte mit seinem Stock auf die andere Seite des Raums, doch Kevin merkte, dass der alte Mann nicht sehen konnte. Er wusste nicht einmal, wo sie genau standen. Kevin musste lachen, aber sowie der Mann ihn hörte, beugte er sich vor und schlug ihm mit dem Stock auf den Kopf. Immer wieder. »Ich bin seit Jahrzehnten hier oben und warte nur darauf, dass jemand versucht, den Schatz der Königin zu rauben«, schrie er. »Okay, Miladoi«, sagte Stuart und trat mit seinem Helm auf dem Kopf vor. Er drückte auf den Knopf, um den Hüter der Krone zu hypnotisieren. Aber weil der Alte blind war, funktionierten die hypnotischen Strahlen nicht bei ihm. Es klappte nicht. Und was das Schlimmste war, der Glaskasten, in dem sich die Krone befand, versank langsam im Boden. Kevin zeigte aufgeregt darauf. »Oh no, La Corona?« schrie er. »Hey, seid ihr feige oder was?« rief der Hüter. »Kommt schon, kämpft fair!« Kevin richtete sein Lavagewehr auf ihn, um ihn in Schach zu halten. Der Mann zog seinen Degen und drückte die Spitze in den Lauf des Gewehrs. Als Kevin abdrückte, spritzte die Lava in den ganzen Raum und brannte Löcher in die Wände. Die Minions sprangen rasch auf den Glaskasten, bevor er komplett im Boden verschwand. Sie mussten irgendwie an die Krone kommen, aber sie war gut geschützt. Bob benutzte seinen Ausziharm wie einen Dosenöffner und versuchte, den Deckel aufzubekommen. Zu bekommen. Zu bekommen. Zu bekommen. In diesem Moment hörte der Glaskasten auf zu sinken. Nun bewegte er sich geradeaus nach vorn. Jeden Augenblick würden die Türen aufgehen und dann würde sie jeder sehen. Schon war es soweit. Kevin, Stuart und Bob konnten sich gerade noch verstecken, bevor die Wachen der Königin die Krone an sich nahmen. Dann liefen sie ihnen hinterher. Sie überquerten den Hof vor dem Tower. Als sie zum Tor kamen, brachten die Wachen die Krone zu einer Pferdekutsche. Die Minions rannten so schnell sie konnten, aber da fuhr die Kutsche auch schon los. Sie folgten ihr, aber sie war einfach zu schnell. Es gelang ihnen nicht, mit ihr mitzuhalten. Ein Stück vor ihnen waren tausende Menschen auf der Straße. Alle jubelten und winkten der Frau in der Kutsche zu. Kevin, Stuart und Bob wurde klar, dass es die Königin sein musste. Und wahrscheinlich hatte sie die Krone auf dem Kopf, was es noch schwieriger machte, sie zu stehlen. Als sie schon fast aufgeben wollten, fiel Bob sein Verlängerungsgerät ein. Rasch ließ er seine Beine länger werden, bis er so groß war wie ein zweistöckiges Haus. Er packte sich seine Freunde und lief hinter der Kutsche her. Sie kamen immer näher an sie heran und sahen, dass die Königin den Leuten auf der Straße zuwinkte. Aber inzwischen wurden sie von den königlichen Wachen verfolgt. »Packt ihn an den Beinen!« rief einer, als er sah, wie Bob über die Menge hinwegstieg. Einer der Wachmänner schlang seine dicken Arme um Bobs rechtes Bein. Bob verlor das Gleichgewicht, aber bevor er hinfiel, warf er Kevin und Stuart noch schnell in die Kutsche. Kevin nutzte seine Chance. Er schubste den Kutscher von seinem Sitz und ergriff die Zügel. Die Königin saß hinter ihm und schrie wie am Spieß, als die Kutsche über die holprige Straße rumpelte. Die Pferde waren völlig in Panik von dem ganzen Aufruhr. »Haltet die Kutsche! Die Königin wurde entführt!« brüllte ein Wachmann. »Was geht hier vor?« fragte die Königin entrüstet und sah sich hektisch um. Stuart setzte sich neben sie, aber er gab keine Antwort. Stattdessen sprang er auf ihren Kopf und versuchte, die Krone herunterzureißen. »Gib mir la Krone!« rief er. Er nahm die Königin in den Schwitzkasten, um an die Krone zu kommen. Sie befreite sich jedoch und schlug ihm die Faust ins Gesicht. »Ein Gentleman stiehlt einer Lady nicht die Krone!« schrie sie. Mittlerweile wusste fast jeder Polizist, dass die Kutsche der Königin von den Minions entführt worden war. Hunderte von ihnen kamen aus der Menge hervor und jagten der Kutsche nach. Sie fuhr geradewegs auf einen breiten Fluss zu, die Themse. Bob schüttelte den Wachmann ab, der immer noch an seinem Bein hing, und lief ebenfalls hinter der Kutsche her. Er fuhr seine Ausziharme aus und verhinderte in letzter Sekunde, dass die Kutsche in die Themse stürzte. Doch er hatte die Königin und ihre Krone nur für einen kurzen Moment gerettet. Seine Arme schnellten wie Gummibänder zurück und katapultierten die Kutsche in die Luft. Die Königin und die Minions kreischten wie verrückt, als die Kutsche auf einen riesengroßen Baum zusegelte, der mitten auf dem Paradeplatz stand. Sie kamen ihm immer näher. Sie bewegten sich genau auf ihn zu. »Rums!« Sie schlugen hart auf und die Kutsche krachte gegen den Stamm des Baums. Völlig benommen purzelten die Königin, Kevin und Stuart heraus. Sobald sich Stuart aus der zertrümmerten Kutsche befreit hatte, riss er der Königin die Krone vom Kopf. Sie nahm sie ihm wieder weg und drückte sie an sich. »Du Halunke!« schrie sie. »Ergreift sie!« befahl sie den Polizisten. Die Minions nahmen sofort Reißaus. Bob lief bis zum Paradeplatz. Dort stand ein gewaltiger Felsbrocken, in dem ein Schwert steckte. Auf dem Schild daneben stand »Das Schwert im Stein«. Bob flitzte darauf zu, um sich das Schwert zu schnappen. Er umklammerte den Griff und zog daran, und das Schwert kam frei. Dann drehte er sich zu den Polizisten um, die ihn verfolgt hatten. Er wollte sie mit dem Schwert vertreiben, doch plötzlich erstarrten alle. Es wurde ganz still. Die Wolken am Himmel schoben sich auseinander und ein Lichtstrahl drang zwischen ihnen hindurch, der Bob in einen himmlischen Glanz tauchte. Ein Jungenchor sang ein Loblied. Es gab eine alte Sage, in der es hieß, dass nur der wahre König von England das Schwert aus dem Stein ziehen konnte. Viele Jahrhunderte waren vergangen, aber niemandem war es gelungen. Doch nun, nach so langer Zeit, hatte Bob es geschafft. Er war der große König, der einzige würdige Herrscher Englands. Alle Menschen auf dem Platz machten ehrfurchtsvoll einen Kniefall und verbeugten sich tief vor ihm. Ein Reporter stand vor dem Buckingham-Palast. Hinter seinem Rücken wurde Bob in einer Limousine die lange Auffahrt entlang gefahren. Eine der bekanntesten Sagen Englands ist wahr geworden. Ein neuer König wurde gekrönt, sagte der Reporter gerade in die Kamera. Bob, der scheinbar ein kahlköpfiges Kind mit Gelbsucht ist, hat das berühmte Schwert aus dem Stein gezogen und der Legende nach macht ihn das zu unserem neuen König. Scarlett sah sich den Bericht im Fernsehen an. »Kleine gelbe Verräter«, rief sie und verpasste dem Apparat einen Tritt. Dann stieg sie wütend in ihren roten Jet. Was für eine Unverschämtheit. Na, sie würde es diesen Minions schon zeigen. Vor dem Palasteingang hatten sich die Wachen inzwischen in einer langen Reihe aufgestellt. Bob stieg aus dem Wagen und die Männer ließen sich auf ein Knie sinken. Auf seinen Wunsch trugen sie alle neongelbe Outfits und blaue Latzhosen und jeder hatte eine runde Brille auf der Nase. Paris, rief Bob und umarmte sie einen nach dem anderen. Paris! Sie sahen aus wie seine Freunde in der Höhle. Und obwohl er erst ein paar Minuten im Palast verbracht hatte, fühlte er sich dort schon zu Hause. Bob ging durch die großen Räume des Palastes. Stuart und Kevin folgten ihm. Sie wollten auf einen Balkon, von dem man auf die Menschenmenge draußen schauen konnte. Die Flügeltüren standen weit offen. Bob hörte die Jubelrufe der Engländer. Sie warteten auf ihn, auf ihren König, ihren Meister. Bob trat auf den Balkon und atmete tief durch. Es war das erste Mal, dass er zu seinem Volk sprach. Er betrachtete die alten Ehepaare mit ihren Gehstöcken und Rollatoren, die dick eingepackten Familien, die sich dicht zusammendrängten, und die Jüngeren, die Schilder für ihn hochhielten. Sie alle waren nun seine Gefolgsleute, seine Minions. Er sah zu ihnen hinunter und sagte die tiefsinnigsten, klügsten Worte, die ihm einfielen. »König Bob!« »König Bob!« rief die Menge. Bob hielt eine mitreißende Rede. Schade, dass ihn niemand verstehen konnte. Als er fertig war, starrten ihn die Leute verwundert an. »König Bob!« rief er nochmal, und die Leute jubelten und klatschten Beifall. Die Minions genossen ihre Freiheit im Palast. Sie hatten noch nie so viel Luxus gehabt. Sie bekamen so viel von dem besten Essen, wie sie haben wollten, gebratene Enten und frischen Kaviar zum Beispiel. Sie konnten gehen, wohin sie wollten und tun, was sie wollten. Bob rutschte die polierten Holzgeländer hinunter. Und er machte mit Kevin und Stuart Wettläufe durch die langen Flure. Dabei versuchten sie, möglichst viele teure Statuen umzustoßen. Die von Königin Victoria hatten sie am liebsten. Wenn sie nach draußen wollten, stiegen sie auf die Corgis, die Hunde des Palastes. Und dann spielten sie auf dem Rasen mit den Adligen Polo. Wenn sie Unterhaltung wollten, organisierten die Palastwachen einen bunten Abend für sie und sangen und tanzten im großen Saal. Und wenn sie sich einfach nur entspannen wollten, hingen sie in der Sauna ab. Das war immer ein bisschen peinlich. Stuart stolzierte gern in seinem roten Tanga herum. Kevin und Stuart sahen zu, als Bob ein Porträt von sich malen ließ. Dann spielten sie in der Eingangshalle und warfen sich den Poloball durch die Beine des königlichen Beraters zu. Kevin schleuderte den Ball quer durch den Raum. In diesem Moment ging die Tür auf und ein bekanntes Gesicht erschien. Der Poloball traf Scarlett Overkill mitten auf die Nase. »Was fällt euch ein?« schrie sie mit hochrotem Gesicht. Einer von den Corgis sprang ihr in die Arme und schleckte sie ab. Er hatte keine Ahnung, wie wütend sie war. »Scarlett«, rief Kevin. Er freute sich sehr, sie zu sehen. Scarlett mich nicht!« fuhr sie ihn an. »Ihr hinterhältigen kleinen Verräter! Wie konntet ihr Herbs Erfindungen dazu benutzen, einen von euch zum König zu machen?« Herb tauchte hinter ihr auf. »Ich fühle mich benutzt«, sagte er traurig. »Ich werde nicht lügen und...« »Ihr habt mir meinen Traum gestohlen«, tobte Scarlett weiter. »Ich wollte schon immer über England herrschen. Es sollte eine Krönungsfeier geben. Alles war genau geplant. Ich wollte ein prächtiges, glitzerndes Kleid tragen. Und ich hatte mir ausgemalt, dass jeder, der je an mir gezweifelt hat, zusehen würde. Und alle würden weinen. Ich wollte der Inbegriff der Eleganz und Klasse sein. Und ihr Idioten habt es mir versaut!« Kevin nahm Bob die Krone ab, lief zu Scarlett und überreichte sie ihr. Sie lebten zwar gern im Palast, aber eigentlich hatten sie die Krone für Scarlett gestohlen. Alles andere war keine Absicht gewesen. »La Krona«, rief Kevin. »Parato«. Der königliche Berater hob abwehrend die Hände. Er war ein sehr ernster Mann mit einem dicken Schnurrbart. »Nein, nein«, schrie er. »Sie können nicht einfach so die Krone niederlegen. Und Sie können den Posten auf keinen Fall an diese Frau weitergeben. Es gibt schließlich Gesetze.« »Gesetze«, sagte Bob. »Mackerte Gesetze.« Er lief zur Tür hinaus und winkte die anderen hinter sich her. Er führte die Gruppe direkt ins Parlament, wo die Gesetze gemacht wurden. Wenn Scarlett Königin werden wollte, dann sollte es so sein. Immerhin war sie ihre Meisterin. Ihre furchterregende Anführerin, ihr Big Boss. Er war der Letzte, der sich ihr in den Weg stellen würde. Bob setzte sich eine riesige weiße Perücke auf. Jeder im Saal trug so eine. Dann stellte er sich in die Mitte des Parlaments und klopfte mehrmals mit dem Hammer auf den Tisch. »La China Pota Scarlett Popapil«, rief er und erklärte Scarlett damit zur Königin von England. Ein Reporter beobachtete das Geschehen. »König Bob hat das Gesetz geändert, damit Scarlett Overkill zur Königin von England gekrönt werden kann«, sagte er in die Kamera und runzelte die Stirn. »Die Krönung findet traditionell in der Abtei von Westminster statt. Wäre ich nicht so höflich, würde ich sagen, das ist der Untergang des Landes, wenn nicht gar der Welt. Aber ich bin so wahnsinnig höflich, dass ich lieber den Mund halte.« Dann trat der Reporter dicht vor die Kamera, sodass ihn nur die Zuschauer verstehen konnten. »Aber im Ernst«, wisperte er, »wir stecken alle in gewaltigen Schwierigkeiten.« Plötzlich sprang der Sprecher aus dem VNC-Werbespot ins Bild. »Scarlett Overkill ist die neue Königin von England«, rief er. »Schurken aus aller Welt, kommt her!« Sobald sie zum Palast zurückgekehrt waren, hielt Scarlett eine Pressekonferenz ab. »Ich möchte den Minions dafür danken, dass sie viel mehr getan haben als nur ihre Pflicht«, sagte sie zu den Reportern. »Ihr seid drei kleine, pillenförmige Wundertäter. Und ihr habt nicht nur England erobert, sondern auch mein Herz.« Sie wendete sich den Minions zu. »Kommt mit«, sagte sie und führte sie in den Palast. Kevin zog seine Geldbörse aus der Tasche und zeigte Scarlett Fotos von seinem Volk. »Le Buddies?«, fragte er. »Wow, so viele seid ihr«, sagte sie. »Nun, ihr werdet alle bekommen, was ihr verdient habt.« Die Minions hüpften fröhlich durch den Palast. Endlich war es soweit. Endlich bekamen sie die Belohnung für ihre schwere Arbeit. Sie hatten Scarlett, wie versprochen, die Krone beschafft und sie zur Königin von England gemacht. Scarlett führte sie in den Speisesaal und von dort in die Küche. Sie zeigte auf die Treppe auf der anderen Seite, hinter dem Kühlschrank. Und als Kevin, Stuart und Bob die ersten Stufen in einen dunklen Raum hinuntergegangen waren, knallte Scarlett die Tür hinter ihnen zu. Langsam gewöhnten sich ihre Augen an die Dunkelheit. Es roch nach Moder und Schimmel. An den Wänden hingen Ketten und Peitschen. Mehrere Folterinstrumente waren zu sehen, die mit Staub und Spinnweben bedeckt waren. Und da war sogar ein großes Metallbett mit einer scharfen Klinge darüber. Sie waren im Kerker gelandet. Scarlett starrte sie durch das kleine Fenster in der Tür an. Sie sah unheimlich wütend aus. »Nicht, dass ihr das falsch versteht, aber ich hasse euch«, sagte sie höhnisch. »Ich dachte, ich könnte darüber hinwegkommen, was ihr getan habt, aber ich fühle mich so verraten. Ich denke, wir müssen uns trennen, und es liegt nicht an euch.« »Oh, Moment, wartet mal. Es liegt sehr wohl an euch. Es ist ganz allein eure Schuld.« Die Minions drehten sich wieder zu den mittelalterlichen Geräten um. Der Kerkermeister war schon da. Er trug einen Nadelstreifenanzug und eine große Kapuze, die sein Gesicht verdeckte. Stuart zitterte so sehr, dass er kaum sprechen konnte. Bob drückte seinen Teddy fest an sich. Scarlett schaute ein letztes Mal durch das Fenster und lächelte. »Macht es euch bequem, Minions. Tja, macht es euch so richtig bequem. Denn hier werdet ihr den Rest eures wertlosen Lebens zubringen.« Damit verschwand sie. Schwand sie. Schwand sie. Kevin, Stuart und Bob blieben dicht zusammengedrängt an der Tür stehen. Sie hatten Angst, auch nur einen Schritt in den Raum zu machen. Der Mann mit der Kapuze wendete sich ihnen zu. »Okay, lasst uns anfangen«, sagte er fröhlich. »Scarlett will, dass ihr gefoltert werdet. Also werden wir das jetzt tun. Wir haben Messer hier und Schürhaken.« »Parato?« fragte Kevin und ging auf den Mann zu. Er versuchte, seine Augen unter der Kapuze zu erkennen. Seine Stimme kam ihm irgendwie bekannt vor. Er hätte schwören können, es war Herb. »Mokala Herb?« Der Mann lachte. »Wer ist dieser gut aussehende Herb? Nein, mein Name ist, Blurb. Ich bin, der Kerkermeister. Macht euch auf etwas gefasst. Jetzt wird's gefoltert.« Innerhalb weniger Minuten hatte Blurb sie auf der Streckbank festgebunden, die ihre Arme und Beine in alle Richtungen auseinanderzog. Die Minions hatten keine Probleme, sich zu strecken. Es war sogar ziemlich angenehm. Blurb probierte ein anderes Gerät aus, aber das tat den Minions auch nicht weh. Sie befreiten sich mühelos und schwangen an den Seilen hin und her, die im Kerker hingen. Wie Zirkusartisten wirbelten sie durch die Luft. Stuart machte einen tollen dreifachen Salto. Kevin und Bob lachten und klatschten vor Begeisterung. »Im Kerker wird nicht gelacht«, schrie Blurb. Doch er war die ganze Folterei allmählich leid. Die Streckbank hatte nichts gebracht und er konnte die Minions auch nicht an den Füßen aufhängen. Alles, was er tat, brachte sie zum Lachen, als wäre er der lächerlichste Kerkermeister der Welt. Und irgendwie war es ja auch komisch. Schon bald alberten sie alle gemeinsam herum und machten mit Blurbs Polaroid-Kamera Fotos von den uralten Gerätschaften. Blurb ließ Kevin ein Bild machen, auf dem er sich totstellte. Dann fotografierte er Kevin und Stuart beim Spielen mit den riesigen Äxten an den Wänden. Außerdem machte er ein Selfie, das so aussah, als hätte er einen Speer im Kopf. Die vier tobten ausgelassen auf den Geräten herum und schaukelten an den Ketten. Plötzlich ertönte knackend eine wütende Stimme aus der Sprechanlage. »Würde der zukünftige König Englands bitte nach oben kommen und sich für die Krönung fertig machen?« brüllte Scarlett. Blurb straffte die Schultern und wurde schlagartig ernst. »Nun«, sagte er zu den Minions, »ich hoffe, ihr habt für heute eure Lektion gelernt.« Dann drehte er sich um und verließ den Kerker. Doch er steckte noch einmal kurz den Kopf zur Tür herein und sagte ganz leise, damit Scarlett ihn nicht hören konnte, »Ach übrigens, ich war's. Herb. Die ganze Zeit. Ich kenne nicht mal jemanden, der Blurb heißt.« Die Minions lachten, als die Tür hinter Herb ins Schloss fiel. Die Minions saßen fest. Sie hörten, dass oben im Palast Dinge vor sich gingen, aber sie kamen nicht aus dem Kerker heraus. Dabei würde bald die Krönungsfeier beginnen. Hektisch sahen sie sich in dem dunklen, feuchten Kerker um. Dabei entdeckte Kevin einen Zugang zur Kanalisation. Vielleicht war das der Ausweg? Er und Stuart versuchten, die Abdeckung zu entfernen, aber das war ziemlich schwer. Als sie das Gitter endlich losbekamen, kletterten sie in den Kanal und Bob folgte ihnen. Die drei tappten durch die Dunkelheit, bis sie eine Leiter fanden, die nach oben in ein anderes Gebäude führte. Sie streckten die Köpfe hinaus und spähten nach draußen. Sie waren in einem Beerdigungsinstitut gelandet. Viele Menschen waren dort. Sie trugen alle schwarze Kleidung und weinten. Ein paar Meter weiter stand ein Sarg. Die Minions verzogen sich rasch wieder in den Kanal, aber vorher schnappte sich Bob noch einen Blumenkranz. Para la Scarlet, sagte er und schleppte ihn mit. Es war das perfekte Geschenk für Scarlet, wenn sie zur Königin gekrönt worden war. Kevin, Stuart und Bob zogen weiter durch die Kanalisation. Unterwegs freundete sich Bob mit einer kleinen, pummeligen Ratte an und beschloss, sie mitzunehmen. Mit Tim im rechten und der Ratte im linken Arm folgte er Kevin und Stuart zu einem Kanalausstieg in der Nähe der Abtei von Westminster. Hier fand die Krönungsfeier statt. Sie gingen zum Haupteingang, aber die Türen waren bereits verschlossen. Stuart stieß immer wieder mit dem Kopf dagegen, aber es brachte nichts. Sie mussten an der Seite des Gebäudes hochklettern, um hineinzukommen. Kevin erklärte Bob, dass er der Ratte jetzt Lebewohl sagen musste, und Bob sang ein wunderschönes Abschiedslied für sie. Dann kletterten sie, angeführt von Kevin, hinauf in die Dachsparren der alten Kirche. Tief unter ihnen hatte die Krönungsfeier bereits begonnen. Scarlet war in einem atemberaubenden Kleid in der Abtei erschienen. Während sie den Mittelgang hinunterschritt, sah sie, dass alle ihre Lieblingsschurken versammelt waren und sie bewunderten. Sie winkte Tina Nelson zu und bedankte sich bei der alten Orgelspielerin Edna. Als sie vorn am Altar stand, umgeben von allen Schurken der Villencon, breitete sich ein Lächeln in ihrem Gesicht aus. Endlich wurde ihr Traum wahr. Bob trug den schweren Blumenkranz immer noch auf seinem Kopf, als er vom Dach hinunterkletterte. Plötzlich kam eine Biene aus einer der Rosen und schwirrte um ihn herum. Er wedelte mit der Hand, aber sie ließ sich nicht vertreiben. Stuart wollte nach ihr schlagen, traf jedoch Bobs Brille. Die Biene war so garstig, dass die beiden schließlich vor ihr flohen und auf dem Kronleuchter direkt über dem Altar landeten. »Gelobst du, Scarlet Overkill?« begann der Erzbischof. Er hielt die Krone in den Händen. Ohne in den Händen. Ohne in den Händen. Währenddessen jagte die Biene die Minions auf dem Kronleuchter im Kreis herum. Stuart und Bob liefen und liefen, um ihr zu entkommen, aber je länger sie liefen, desto mehr wackelte der Kronleuchter. Die Schraube, mit der er unter dem Dach befestigt war, lockerte sich und er begann hin und her zu pendeln. Kevin kletterte an einem Sicherungsseil auf den Kronleuchter zu. Wie es aussah, konnte er jeden Augenblick hinunterfallen. Unten in der Kirche lächelte Scarlet, denn der Erzbischof trat mit der Krone auf sie zu. »Hiermit erkläre ich dich mit großem Vorbehalt zur Königin von England.« Kevin streckte die Hand nach seinen Freunden auf dem schaukelnden Kronleuchter aus. Scarlet bemerkte die Unruhe über ihr und schaute verdutzt nach oben. »Kevin?« rief sie. Bevor Kevin antworten konnte, löste sich der Kronleuchter von der Decke. Er schnappte sich Stuart und Bob im letzten Moment, dann stürzte das schwere Ding in die Tiefe und landete mit Karacho genau auf Scarlet. »Scarlet! Scarlet, meine Königin!« rief Herb. »Hilfe!« Die Minions trauten ihren Augen nicht. Sie rutschten schnell an einem Vorhang hinunter in die Schurkenversammlung. Ein paar Kerle halfen Herb. Sie hoben den Kronleuchter hoch und schafften ihn zur Seite. Bob hatte den Blumenkranz wieder parat. Er gab ihn Herb, dann verschwand er rasch in der Menge. Kevin und Stuart suchten den Ausgang. Sie hatten Scarlet natürlich nichts antun wollen, aber es sah anders aus, das wussten sie. Als sie fast an der Tür waren, hörten sie einen gewaltigen Krach hinter sich. Scarlet schoss hinauf bis unter die Decke der großen Kirche. Ihr Kleid hatte sie davor bewahrt, von dem Kronleuchter erschlagen zu werden. Schließlich war es ein neues Superschurkenenkleid mit modernster Technologie, das Herb speziell für sie entwickelt hatte. Nun schwebte sie dort oben in der Höhe und starrte mit wutverzerrtem Gesicht auf die Minions herab. Kevin sah, wie zornig sie war und wich ängstlich zurück. Sie zeigte mit dem Finger auf ihn. »Er wollte mich töten!« stieß sie hervor. »Na?« rief Kevin. Es war ein Missgeschick gewesen, ein Versehen. Scarlet war ihre Meisterin und sie wollten selbstverständlich nicht, dass ihr etwas zustieß. Aber Scarlet wollte nicht zuhören. »Liebe Schurken«, sagte sie und blickte in die Menge, »das hier ist keine Krönung mehr. Es ist eine Hinrichtung. Ergreift sie!« Die Minions rannten davon. Sie bogen in einen der Seitengänge der Abtei ab, um die wütende Meute abzuschütteln. Aber die Schurken blieben ihnen dicht auf den Fersen. Als sie das Ende des Gangs erreichten, sprangen sie durch ein Buntglasfenster, das klirrend zersplitterte. Sekunden später durchbrachen die Schurken die dicke Kirchenmauer und die Verfolgungsjagd ging weiter. Während die Minions durch die Straßen von London flohen, warf ihnen ein Schurke eine Granate hinterher. Sie landete wenige Meter neben ihnen und explodierte. Die Minions suchten Schutz in einer Telefonzelle, doch ein Schurke mit einer furchterregenden Hockeymaske und einer Kettensäge scheuchte sie wieder hinaus. Ein anderer Schurke in einem russischen Panzer tauchte auf und jagte ihnen mit einer gewaltigen Axt nach. »Ihr gehört mir!« rief der Russe. »Duat! Bob!« schrie Kevin, als er auf einmal von seinen Freunden getrennt wurde. Innerhalb von Sekunden waren sie in der Menge verschwunden. Ein Schurke mit einem langen, silbernen Schwert jagte Kevin um einen Telefonmast herum, aber Kevin konnte ihm entkommen. Er drehte sich immer wieder um und hielt nach Stuart und Bob Ausschau, aber er entdeckte sie nirgendwo. Hoffentlich hatten sie einen anderen Fluchtweg gefunden. Anscheinend hatten sie die Schurken abgehängt, ohne dass er es gemerkt hatte. Er lief immer weiter und ihm taten schon die Beine weh, als er auf einmal eine hübsche, schummrige Kneipe entdeckte. Das war ein gutes Versteck. Kevin ging rasch hinein und beobachtete, wie die Schurken am Fenster vorbeiliefen. Die Kneipe war ziemlich voll. Mehrere Leute hatten sich um eine Frau an der Bar geschart und lachten, als sie ihnen einen Witz erzählte. »Was will die Königin beim Zahnarzt?« fragte die Frau. »Kronen für ihre Zähne!« Kevin erkannte die Stimme der Frau sofort. »Laquina!« rief er und hörte zu, als sie noch einen Witz erzählte. Dann marschierte er auf sie zu und lächelte sie an. Bello«, sagte er. Die alte Königin kniff ihre blauen Augen zusammen. »Oh, du bist es«, sagte sie. »Leute, das hier ist einer von den kleinen Kerlen, die mir die Monarchie gestohlen haben. Und was habt ihr jetzt davon?« Kevin erzählte der Königin von den Schwierigkeiten, in die sie geraten waren, aber sie unterbrach ihn. Ja, ich weiß, was passiert ist. Ich habe es im Fernsehen gesehen.« Sie zeigte auf den Fernseher hinter der Bar. Die Abtei von Westminster war im Bild. Ein Reporter stand davor und berichtete. Dann wurde er plötzlich von Scarlett weggeschubst. »Kevin, ich weiß, dass du da draußen bist«, schrie sie in die Kamera. »Du meinst, du wärst davongekommen? Tja, wen haben wir denn hier?« Sie bückte sich und hielt Stuart und Bob ins Bild. Beide waren gefesselt. »Du liebe Zeit«, fuhr Scarlett fort. »Ich weiß gar nicht, wen ich zuerst umbringen soll. Den kleinen Bob oder Stuart? Bob? Stuart? Bob? Stuart? Ich werde es tun, Kevin, wenn du nicht bis Tagesanbruch bei mir aufkreuzt.« Dann trat sie kräftig gegen die Kamera und das Bild war weg. Weg. Weg. »Oh je«, sagte die Königin leise. Kevin starrte auf den leeren Bildschirm und dachte an seine Freunde. Er würde nicht einfach dastehen und tatenlos zusehen, wie Scarlett sie tötete, nie und nimmer. »Buddies«, brüllte er und stürmte aus der Kneipe. »Lopeto Scarlett!« Kevin schlich in der Dunkelheit durch eine Gasse zum Hintereingang von Scarletts Schloss. Dort stieg er in einen Luftschacht ein. Er kroch durch die Röhre, bis er einen ruhigen Raum fand. Dort stieß er das Lüftungsgitter weg und kletterte hinaus. Er sah sich um und stellte fest, dass er in Herbs Labor gelandet war. Perfekt. Hier war alles, was er für seine große Mission brauchte. Er nahm das Lavagewehr und lud es. Dann schnappte er sich noch einen Phaser. Und noch etwas Sprengstoff, ein paar Messer und einen Raketenrucksack. Er konnte gar nicht gut genug vorbereitet sein. Als er fertig war, betrachtete er sich im Spiegel. Ja, jetzt war er kampfbereit. Doch auf einmal hörte Kevin seine schurkischen Verfolger vor der Tür zum Labor. Sie fingen an, sie zu zertrümmern. Anscheinend hatten sie ihn beim Eindringen in das Schloss beobachtet. Er wollte fliehen, aber wohin? Die Schurken hatten die Tür schon fast eingeschlagen. In seiner Panik geriet Kevin unbeabsichtigt in Herbs ultimative Waffe. Er drückte auf verschiedene Schaltknöpfe und versuchte, die Türen zu schließen. Es war Zufall, aber Er betätigte die Knöpfe und Hebel genau in der richtigen Reihenfolge und setzte die Maschine in Gang. Und sie funktionierte prächtig. »Ultimative Waffe aktiviert«, sagte eine Computerstimme. Die Maschine startete den Countdown. »Drei, zwei, eins«, zählte die Stimme herunter. Doch bevor der Countdown abgeschlossen war, stürmten die Schurken in Herbs Labor. Der Sumo-Ringer lief den anderen voran und wollte die ultimative Waffe mitsamt Kevin zerstören. Aber die Maschine arbeitete bereits. Kevin wuchs und wuchs und wuchs, bis er so groß war wie ein Hochhaus mit 30 Stockwerken. Er durchbrach sämtliche Wände und Fenster und zerquetschte die Schurken beinahe. Bello! rief Kevin lachend, als er die volle Größe erreichte. Er ließ seinen Blick über die glitzernde Stadt schweifen. Die Schurken stoben in alle Richtungen auseinander und er wusste, was er als nächstes zu tun hatte. Liberties! Rief er. Dann stapfte er mit Riesenschritten los, um seine Freunde zu retten. Stuart und Bob saßen nebeneinander. Sie waren an hunderte Stangen Dynamit gefesselt. Scarlett hatte alles zusammengeholt, was an Sprengstoff in der Stadt zu finden war, um die beiden in die Luft zu jagen. Die Sonne ging auf und ihr Freund Kevin ließ sich immer noch nicht blicken. Herb bückte sich und zündete die Zündschnur des Dynamits an. »Das war's, Jungs. Es sieht nicht gut für euch aus«, sagte Scarlett. »Oh, und den Teddy behalte ich.« Sie hielt Tim hoch. »Wo ihr hingeht, da braucht ihr ihn nicht. Im Himmel.« Bob fing an zu schreien und rief nach Tim. Scarlett und Herb entfernten sich und verschwanden hinter einem Gebäude. Inzwischen hatte sich der riesenhafte Kevin auf den Weg gemacht. Alle Schurken, die ihn zuvor verfolgt hatten, waren auf der Flucht. Doch das war ihm egal, denn er hatte es eilig. Er marschierte durch die Stadt und hoffte, dass er noch rechtzeitig kam, um seine Freunde zu retten. Stuart und Bob kämpften gegen ihre Fesseln an. Sie versuchten, ihre Hände und Beine zu befreien, aber es gelang ihnen nicht. Jede Sekunde brannte die Zündschnur ein Stück weiter ab. Bob beobachtete voller Panik, wie sie immer kürzer wurde. Ihr Schicksal war besiegelt. Wumm! Ein riesengroßer Stiefel trat auf die Zündschnur und löschte sie. Bello, le Buddies! Rief der riesengroße Kevin. Als er sich vorbeugte, um seine Freunde zu befreien, hörte er merkwürdige Geräusche hinter sich. Scarlett hatte ihr Kleid aktiviert. Turbinen wurden auf der Rückseite ausgefahren und sie schoss hoch hinauf in den Himmel. Dutzende Waffen wurden an allen Seiten ihres Raketenrucksacks aktiviert. Sie hatte die freie Auswahl. Sie flog im Kreis um Kevin herum. »Das ist also dein Plan?« rief sie. »Du machst dich groß, damit ich dich besser treffen kann?« Und schon feuerte sie mit ihrem Lavagewehr auf Kevin. Er konnte gerade noch hinter Big Ben in Deckung gehen. Die Lava traf den unteren Teil des hohen Uhrturms und er kippte um. Kevin fing ihn ab und verhinderte, dass er auf die Straße krachte. Bevor Scarlett noch einmal abdrücken konnte, schnappte er sich Stuart und Bob und lief davon. Er rannte mit ihnen durch die Straßen, setzte sie aber rasch ab, als Scarlett das nächste Mal angriff. Sie kam hinter einem Gebäude hervor und traf ihn mit voller Wucht. Kevin stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Scarlett schwebte über ihm in der Luft. »Fürwahr, ich will nie wieder eins von euren dummen, glubschäugigen Gesichtern sehen«, schrie sie. Doch dann drehte sie sich um und sah einen gewaltigen Auflauf auf der anderen Straßenseite. Es waren die Minions, nicht nur Stuart und Bob, sondern alle. Sie waren tausende Kilometer gereist und nun waren sie hier, in London. Und sie waren kampfbereit. »Das ist nicht euer Ernst«, sagte Scarlett. Sie richtete ihre Raketen auf die kleinen Minions. »Nur fürs Protokoll. Ihr könnt euch bei Kevin für das bedanken, was ich jetzt tun werde.« Die Minions bekamen Angst und rückten näher zusammen. Doch Kevin fegte Scarlett mit seiner Riesenhand zur Seite und sie krachte in ein Gebäude. Die Minions jubelten ihm zu. Er war so froh, seine Freunde wiederzusehen. Kevin küsste sie der Reihe nach ab. Weil er so riesig war, bekam er dabei versehentlich einen Minion in den Mund. Stuart und Bob liefen herbei, um ihre Freunde zu begrüßen. Aber plötzlich tauchte Scarlett wieder auf. Sie war ziemlich übel zugerichtet und stinkwütend. »Jetzt habe ich endgültig die Nase voll«, knurrte sie. »Jetzt ist Schluss! Schluss! Schluss!« Ihr neues Kleid aktivierte die letzte Stufe. Es leuchtete und blähte sich auf, bis im Vorderteil eine Bombe zum Vorschein kam. Scarlett richtete sie auf die Minions und warf sie ab. Kevin sah die Bombe fallen. In wenigen Sekunden würde sie seine Freunde vernichten. Das musste er um jeden Preis verhindern. Er machte einen Schritt nach vorn und fing die Bombe mit dem Mund auf. »Hahaha«, lachte Scarlett höhnisch. »Viel Spaß beim Explodieren!« Sie sauste aus dem Himmel herab, packte Herb und flog wieder in die Höhe, um sich möglichst weit von Kevin zu entfernen. Es piepte in Kevins Mund. Die Bombe war kurz vor der Explosion. Bevor Scarlett davonfliegen konnte, schnappte er sie sich. Sie wehrte sich natürlich und versuchte, sich zu befreien, aber es war zwecklos. Nun flogen Scarlett, Herb und der Riesen-Kevin gemeinsam durch die Luft. Das Piepen wurde schneller. Die Bombe würde jeden Moment in Kevins Bauch explodieren. »Nein, nein, nein, nein!« schrie Scarlett, während sie weiter gegen Kevin ankämpfte. »Kabumm!« Die Bombe ging hoch. Stuart und Bob starrten in den Himmel. Sie konnten kaum etwas sehen. Alles war voller Rauch. War ihr Freund für immer dahin? Hatte die Bombe ihn getötet? Bob wischte sich die Augen und kämpfte tapfer gegen die Tränen. Es dauerte eine Weile, bis er den gelben Fleck am Himmel entdeckte. Kevin kam aus der Rauchwolke herabgesegelt. Seine blaue Latzhose benutzte er als Fallschirm. »Luca!« rief Bob den anderen Minions zu. Kevin hatte nicht nur überlebt, er hatte auch wieder seine normale Größe. Als er landete, jubelten alle Minions. »Hello, Buddies«, begrüßte Kevin sie. Es gab eine gewaltige Gruppenumarmung. Polizisten und Palastwachen schwärmten aus, um für Ordnung zu sorgen. Die Minions hatten es geschafft. Sie hatten London von Scarlett Overkill befreit, der tyrannischen Königin. Aber Scarletts Geschichte war noch nicht zu Ende. Scarlett und Herb jagten in einem Irrsinnstempo über den Himmel. Das Raketenkleid funktionierte nicht mehr richtig. Sie schlugen wild um sich und schrien bis... Wumm! Sie stürzten mitten in einer weiten Schneelandschaft ab, schlitterten quer durch die Tundra und blieben schließlich am Eingang einer Höhle liegen. »Was? Wo sind wir?« sagte Scarlett und klopfte sich den Dreck vom Kleid. Dann sah sie auf. Mehrere Yetis beugten sich über sie. Es waren gewaltige Biester mit weißem Fell. Sie starrten sie grimmig an und knurrten. Aber Scarlett hatte keine Angst. Sie war sogar ganz begeistert von ihnen. Innerhalb von Stunden wurde sie ihre Königin und bekam die Krönungsfeier, die sie sich immer gewünscht hatte. »Mein Traum wird wahr, wirklich wahr«, sagte sie, als ihr ein Yeti eine Krone aus Fischgräten aufsetzte. »In meinen Träumen geht es meistens darum, dass ich ohne Hose rumlaufe. Du hast ja viel coolere Träume als ich«, meinte Herb. Scarlett sah sich die vielen Yetis an, die ihr zujubelten und Blumen zuwarfen. Einer von ihnen weinte sogar. Alles war so, wie sie es sich erträumt hatte. »Diese wundervollen, ahnungslosen Geschöpfe brauchen mich. Sie lieben mich. Ich bin die beste Königin aller Zeiten.« Schon komisch, wie das Leben manchmal läuft. Scarlett und Herb hatten endlich ihr eigenes Königreich. Ein Schloss gab es zwar nicht, dafür aber eine Klimaanlage. Es war perfekt. Sie waren endlich am Ziel. »Meine Damen und Herren«, begann Königin Elizabeth ihre Rede. Vor dem Palast hatte sich eine riesige Menge versammelt. »Wir sind heute hier, um die Minions zu feiern. Das Land ist euch zu großem Dank verpflichtet.« Kevin, Stuart und Bob standen neben ihr. Sie platzten fast vor Stolz. Im Publikum waren Einwohner von London, Palastwachen und natürlich das komplette Volk der Minions. »Bob«, fuhr die Königin fort. »Du warst ganze 8 Stunden lang ein weiser und edler König. Deshalb möchte ich dir diese kleine Krone für deinen Teddybär Tim überreichen.« »Prima kasi, prima kasi«, rief Bob und hüpfte vor Begeisterung. »Lieber Stuart«, sagte die Königin als nächstes, »für dich habe ich hier diese fantastische, unglaubliche, super tolle Schneekugel.« Stuart betrachtete die Schneekugel und zwang sich zu einem Lächeln. Er schüttelte sie und sah zu, wie der Plastikschnee durchs Wasser wirbelte. Es war irgendwie ein merkwürdiges Geschenk. Aber egal, es war okay. »Ha, wir haben dich nur veräppelt«, die Königin lachte. »Sei nicht sauer auf mich, es war Kevins Idee.« Kevin trat vor und gab Stuart eine wunderschöne rote E-Gitarre. »Cool aus«, sagte Stuart strahlend. Dann legte er ein fantastisches Solo hin. Die Leute jubelten. Stuart rockte ab und die Menge drehte durch. »Und nun zu dir, Kevin«, sagte die Königin. »Du bist ein richtiger Held. Für deinen Mut und deine Tapferkeit schlage ich dich zum Ritter. Von jetzt an bist du Sir Kevin. Gut gemacht. Bravo!« »Kevin! Kevin! Kevin!« riefen die Minions. Dann trugen sie ihren Anführer auf den Schultern durch die Straßen. Kevin hatte die Minions gerettet und damit die Liebe und den Respekt seines Volkes gewonnen. Das war Minions, das Hörbuch zum Film von Sadie Chesterfield. Aus dem Amerikanischen von Antje Görnig. Gelesen von Oliver Rohrbeck. Produktion der Hörverlag 2015. Auf Wiederhören bei Audible.